Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden. Mit Thomas Gottschalk. Die Rückkehr der Radiolegenden, sozusagen die Hörfassung des Horrorfilms Die Rückkehr der reitenden Leichen. Heute im Sattel Thomas Gottschalk, welcome to my Dolce Vita. Down the Dolce Vita, Peter Gabriel. Nicht so übel, oder? Das ist die Musik, mit der ich im Radio angefangen habe. 77 war das so ungefähr. Aber ich glaube, die Musik, die einen wirklich prägt, das ist die, die man so zwischen 15 und 25 mitbekommt. Die Musik, bei der man geknutscht hat. Die Musik, wo man heute noch denkt, man riecht das Haarspray irgendeiner jungen Frau, die längst mit Rückenleiden irgendwo im Rollstuhl unterwegs ist. Von der, die ich bei diesem Lied geküsst habe, weiß ich überhaupt nicht, was sie treibt. Es hat damals geregnet und ich hatte ein 2CV Rain on the Roof, Love and Spoonful. Als ich für diese Veranstaltung zugesagt habe, habe ich gefragt, können wir auch eine Sendung ohne Gewinnspiele machen oder ohne Spiele oder so? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Also ein Spiel muss sein und das kommt jetzt. Ich erkenne jemanden, der mich kennt. Mehr weiß ich nicht. Monsieur Gottschalk. Hallo. Ah. Bonjour, tout va bien? Tout va bien. Ist das ein Franzose oder vous êtes français? Ah, pardon, non, je suis allemand. C'était un kleiner Scherz am Rande. Ein kleiner Scherz am Rande. Noch habe ich ihn nicht erkannt. Wir sind Kollegen. Wir sind Kollegen. Wir haben beide eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Och, komm. Moment, ja. Warte mal. Aber der Marcel bist du nicht. Nein, nein. Ein Ex-Kollege von Marcel. Donnerwetter, jetzt haben die meinen Intellektuellen hier reingewirkt. Ja, leider, ich fürchte. Menschenskinder, ich lese doch immer nur die zwei Seiten, auf denen ich bin. Ach, das ist schade. Ja. Mir geht's ähnlich. Ich sehe da nur meine Gartenkolumne. Eine Gartenkolumne hast du? Ja, so ist es, Thomas. Mensch, also da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe irgendwie gedacht, wahrscheinlich Marianne Rosenberg. Aber das kannst du auf keinen Fall sein. Nee, das war der einzige... Die Geschäftsumwandlung hat nicht hingehauen. Nee. Ach Mensch, also ich weiß ja, dass du in der Nähe bist. Ich sollte dich am Radio erkennen und scheitere gnadenlos. Aber du hast mich sofort erkannt, oder? Ja, die angenehmste Stimme Deutschlands. Ach komm, also dann darfst du reinkommen. Wenn das wirklich deine Meinung ist, dann sehe ich dich gleich. Gut, okay, bis dann. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A bientôt. This 90-mile trip has taken 30 years to make. And they tried to keep forever what was never theirs to take. Well, I cursed and scratched the devil's hand as he stood in front of me. And one last drag from his big cigar, and he finally set me free. A man of paradise. How long it's been a prize. From hell to paradise. How long it's been a Ja, man mag die Country-Note entschuldigen. The Mavericks, From Hell to Paradise. Paradise ist ein Stichwort. Jetzt ist der unbekannte Bekannte einmarschiert. Natürlich kenne ich den. Ich habe allerdings gedacht, der Mann ist längst im Knast, weil wir uns sozusagen vor vielen, vielen Jahren kennengelernt haben. Und da war er eher betrügerisch unterwegs. Da hat er nämlich, und das hat ja Geschichte gemacht, mich in Teufelsküche gebracht, weil er bei Wetten, dass die Buntstifte gelutscht hat und gar nichts konnte. Bernd Fritz, grüß dich. Ja, grüß zurück. Ich war natürlich deswegen besonders fasziniert, weil ich ein großer Fan seines Wirkens war. Du warst, wenn ich das richtig sehe, Chefredakteur von Titanic, ja, ja. Die ich ja wahnsinnig verehrt habe, die Zeitung. Und dazu hat es gehört, dass du Menschen wie mich reinlegst. Damals war der Papst ja noch nicht angreifbar. Ja. Und dann war ich ja damals so in dieser Rolle des Papstes und hast du gesagt, dem schenken wir einen ein. Ja, das ist so der Grundirrtum, dass es mir gar nicht drum ging, dir als Person da irgendwas anzutun oder dich reinzulegen. Man, die Presse schrieb natürlich sofort reingelegt, ja. Aber die deutsche Sprache hat einen Wortschatz von 8000 Wörtern, muss man könnte sagen, genarrt oder veräppelt, bisschen freundlicher. Und ich wurde fast dafür beschimpft, dass ich das nicht so schlimm fand, weil nee, es kann dir doch nichts Besseres passieren, dass in einer Live-Sendung irgendetwas passiert, womit keiner rechnet, aber, und jetzt können wir offen darüber reden, da haben wir beide die deutsche Mentalität unterschätzt. Also Hans Rosenthal, ein Berliner, den ich sehr verehre, der war ja sozusagen der Maßstab der Korrektheit im Fernsehen. Also wenn da einer gemogelt hat und den zweiten Preis bei irgendeinem Spiel verdient hat, aber gesagt hat, ich war der Erste, da wusste ein Notar, musste daran. Also der Blödsinn, die Narretei ist ja bei uns nicht sehr verbreitet. Und die Titanic stand ja mal für reinen Blödsinn zwischendurch auch, zwischen der intelligenten... jetzt pass mal auf, wie siehst denn du, ich bin ja nun auch einer, der so ein bisschen schon zurückblickt auf Radio und Fernsehen, ich bin ja hier als Wiederkehrer und Radiolegende einmarschiert. Was passiert denn bei dir, wenn du heute Titanic liest? Sagst du, das ist noch meine Welt oder hast du fremdelst du auch mit dem, was jetzt passiert? Ja, also ich, es ist nicht mehr meine Welt. Es ist eine Altersfrage. Ich bin ja schon 67. Nein. Also Jahrgang 45. Also wir sind eigentlich dieselbe auch, Generation. Auch Narren werden ja, alt. Ich stehe mit Radio, mit Brille hier, dass ich mal mit Radio und Brille... Das ist ja das Gute beim Radio, man kann Brillen aufsetzen. Ja, ich muss hier den Laufplan mit Brille lesen. Ja. Sag mal, und du bist, das ist ja das Faszinierende, inzwischen mit Marmelade unterwegs, wenn ich das richtig... Oder ist das Tinte? Nee. Das ist schwarze Muskattraube. Und ich habe einen großen Garten, den ich schon, auch als ich noch Titanic-Redakteur war, immer betreute, weil ich als kleiner Bub schon in meinem Dorf mit meiner Oma in den Garten bin. Ich wurde also früh angefixt mit Erdbeeren. Du bist aber nie Chefredakteur von Landlust geworden. Das sind die einzigen Zeitungen, die noch laufen, sind doch so Alternativblätter, wo du irgendwie da so irgendwelche Gartenrezepte da mitkriegst. Ja, ich hatte mal dafür gesorgt, dass nur die FAZ sogar die Landlust da entdeckt und bespricht, ne? Aber zu sehr zum Garten, jetzt Fachmann will ich auch nicht werden, dann verliere ich den Spaß am Garten. Eben. Ja. Man macht uns immer den Vorwurf, dass wir zahnlos werden im Alter. Also ich habe ja mal mit Led Zeppelin und wie auch immer so eine Rockkarriere am Anfang hingelegt und dann sagen sie, jetzt spielt er auch noch nur so Larifari-Zeug. Und ist das, wenn man Titanic-Redakteur war, auch immer ein Vorwurf? Ach, was wart ihr damals? Scharf und heute zahnlose ältere Herren. Ja, die älteren Herren haben sich ja zurückgezogen. Viele sind ja leider eine Etage tiefer inzwischen. Robert Gernhardt und meine Abgötter von damals. Ja, insofern trifft das auch für mich zu. Ich habe die ja vergöttert, schon in Pardon-Zeiten. Ne? Ja. Und die waren für uns genauso wichtig wie die Popmusik. Ja. Beatles, Stones und. Ne? Damals, da werden wir gleich nach dem nächsten Titel drüber reden, damals war das nämlich in der Tat so, dass Musik und Comedy, das intelligente Verarsche, war ja eigentlich auch unterhaltsam bei uns. Es hat sich wahnsinnig auseinanderdividiert, warum das so ist und warum das so sein musste nach der nächsten Platte. Das passt zu seiner Marmeladengeschichte. Rain in May. Was wären deine Erdbeeren, wenn es im Mai nicht regnen würde? Max Werner. Charmant, schön, klug, kritisch, neugierig, launisch, witzig, streitbar, überraschend. Das ist Radio 1. Und jetzt auch noch 100% weiblich. Okay, macht's gut. Wiedersehen. Ich bin dann raus. Tschüss. Adios. Und jetzt wird gewechselt. Tschüss. Radio 1 testet die Quote. So, Mama, Platz hier. 100% Quote. Und Mann, hört zu. Ab Montag. Eine Woche lang. Eine Woche lang. Für alle, die Radio 1 auch intelligent, schön, klug, kritisch, neugierig, launisch, witzig, streitbar, überraschend finden. Unbeschreiblich weiblich. Und natürlich nur für Erwachsene. Werbung. Nur noch bis morgen bei Praktika. 25% auf alles, was keinen Stecker hat, außer Artikel im Marke Budget. 25% auf alles ohne Stecker. Praktika. Hier spricht der Preis. Na, soll ich dir meine Nummer da lassen? Nee, dich rufe ich eh nicht an. Bekennen Sie Farbe. Der Mini Bricklane. Mit Akzenten in Gelb, Grün oder Pink und umfangreicher Sonderausstattung. Schon ab 199 Euro pro Monat inklusive Mini-Smile-Versicherungspaket. Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Infos bei teilnehmenden Mini-Partnern oder unter mini.de. Hammer, Nagel, billig, neu. Hammer, billig, Nagel, neu und Hammer, billig. Große Neueröffnung nach Umbau. Jetzt feiern die Mediamärkte Berlin, Eiche und Tegel nagelneu und hammerbillig mit noch mehr Riesenauswahl und unschlagbaren Angeboten. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Deutscher Preisverleih, was kann ich für Sie tun? Ich möchte meiner Frau einen Preis verleihen. Was haben Sie denn da so? Also wir haben Liebhaberpreise, jede Menge Trostpreise, den kleinen Fernsehpreis in groß, den ersten Preis in Silber. Achtung! Die Preisrevolution geht in die letzte Woche. Ihre letzte Chance für bis zu ein Drittel Preisvorteil beim Möbel- und Küchenkauf. Zum Beispiel sparen Sie 1.000 Euro, schon ab 3.000 Euro Einkaufswert. Außerdem 100 Euro geschenkt beim Möbelkauf ab 500 Euro. Aber nur noch diese Woche und nur bei Möbel Höffner. Lieber zu Höffner als zu teuer. Noch wenige Tage und nur bei Apollo Optik. Alle Brillenfassungen bis 99,90 gratis. Ab 100 Euro 20% Rabatt. Gültig beim Kauf einer Brille in Sehstärke bis 6. März. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Apollo Optik. 800 Mal in Deutschland. Achtung! Sonntagsöffnung von 12 bis 18. Verkauf ab 13 Uhr in allen drei Berliner Häusern. Zur Eröffnung unserer Gartenmöbelzelte in Marzahn und Waltersdorf gibt's für die ersten 500 Kunden einen Frühblühertopf gratis. Also bei Höffner, da kriege ich jetzt schon Frühlingsgefühle. Außerdem bis Sonntag Energiespartage mit 20% auf LED-Leuchten und LED-Leuchtmittel sowie 50 Euro Energiesparprämie beim Kauf eines A-Dreifach Plus Elektro Großgerätes. Höffner, gib mir mehr Energie. Ich bin Ramon, Mediengestalter aus Kreuzberg und ich bin clever mobil. Für meinen Audi A1 zahle ich nur 99 Euro Leasingrate im Monat fix. Für jeden Kilometer zahle ich ab 49 Cent. Nach 3 Jahren gebe ich ihn einfach zurück. Keine Sonderzahlung. Inspektion, Haftpflicht und Vollkasko sind sogar inklusive. Ich sag ja, clever mobil. Gibt's nur bei deinem Audi-Zentrum Charlottenburg, Franklinstraße 24. Ein Leasingangebot der Audi Leasing für alle Privatkunden mit jüngstem Fahrer ab 23. Für einen Audi A1 bis zu 23.250 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Überführungskosten. Die Zeit ist es 10.30 Uhr. Radio 1. Nachrichten. In Niedersachsen sind verseuchte Futtermittel entdeckt worden. Auf mehr als 3.500 Höfen wurde Mais verfüttert mit krebserregendem Schimmelpilz, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. Eine Gefahr für Verbraucher sei unwahrscheinlich, hieß es weiter. Das Tierfutter kam aus Serbien. Das neue Melderecht ist beschlossene Sache. Nach dem Bundestag billigte am Morgen auch der Bundesrat den Kompromiss zwischen Bund und Ländern. Nach dem neuen Gesetz dürfen Meldeämter Namen und Adressen nur dann zu Werbezwecken an Firmen weitergeben, wenn die Betroffenen vorher ausdrücklich zugestimmt haben. Das geänderte Meldegesetz soll im Mai 2015 in Kraft treten. Der Bundesrat entscheidet in Kürze über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro in Deutschland. Die Berliner rot-schwarze Koalition wird sich dabei der Stimme enthalten. Während die SPD die Forderung unterstützt, wird sie von der Berliner CDU abgelehnt. Die Bundesregierung dürfte einen möglichen Länderantrag später im Bundestag wieder stoppen. Aus der Eastside Gallery in Berlin-Friedrichshain wurde das erste Teilstück entfernt. Das berichtete eine RBB-Reporterin. Die Polizei schützt die Bauarbeiten vor Demonstranten, die den Abriss verhindern wollen. Unklar ist, wer die Arbeiten veranlasst hat. Bezirk und Senat geben sich gegenseitig die Schuld, den Bebauungsplan nicht rechtzeitig gestoppt zu haben. Das waren die Radio 1 Nachrichten mit Johanna Meinikert und jetzt Wetter und Verkehr mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen aktuell in Berlin und Brandenburg um 4 Grad. Heute halten sich zunächst dichte Wolken. Zum Nachmittag lockern die Wolken auf und es gibt Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad. Morgen nach Nebel oder Hochnebel Auflockerung, vor allem nach Westen hin auch Aufheiterung und trocken bei Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz zwischen dem Dreieck Potsdam und Michendorf gibt es eine Baustelle. Die linke Spur ist gesperrt. Zum Stadtverkehr Potsdam aufgrund eines Polizeieinsatzes im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch kommt es im Innenstadtbereich bis 15 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Stadtverkehr Berlin-Mitte, Leipziger Straße, Ecke Wilhelmstraße, hier sind die Ampeln außer Betrieb. Und Friedrichshain-Kreuzberg, die Mühlenstraße ist zwischen Ostbahnhof und O2 World gesperrt, wegen der Entfernung der Eastside Gallery. Blitze haben wir auch, die stehen auf der A2 Richtung Berlin kurz vor Lenin, A12 Richtung Berlin Höhe Parkplatz Briesenluch und A24 Richtung Berlin kurz hinter Herzsprung. Blitzer und Verkehrsmeldungen unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Thomas Gottschalk. Was habe ich vorher in der Werbung gehört? Alles ohne Stecker gibt's zum halben Preis. Ich bin schon so weit, dass ich es ganz gratis mache. Aber ich mache es gerne. Freue mich, dass ich hier bin. Und wir sind nicht mehr die Jüngsten, aber wir sind immer noch Wild West Heroes, Electric Light Orchestra. Sometimes I look up high and then I think that might just be a better life. Away from all we know, that's where I wanna go. Out on the wild side. Hero Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Ach, wenn euch die Musik gefällt, bedankt euch bei mir. Wenn sie euch nicht gefällt, beschwert euch bei Radio 1. Meine Musikliste habe ich mitgebracht natürlich. Und das ist das Schöne in meinem Leben. Jetzt habe ich inzwischen eine doppelte Beziehung zu diesen ganzen Sachen. Jeff Lynne, damals fand ich Electric Light Orchestra toll. Da wurde man als Radio-DJ noch nach London eingeladen, wenn die neues Album vorgestellt haben. Und jetzt ist das ein alter Herr. Ich habe vor einem Jahr einen Geburtstag miterlebt. Barbara Orbison, Gott hab sie selig. Die Frau von Roy Orbison ist kurz danach leider gestorben, hat ihren 60. gefeiert. Jeff Lynne war da eben vom Electric Light Orchestra, Ringo Starr und Eric Idle von den Monty Pythons. Das war ein wunderbarer Abend und ich werde gleich mit Bernd Fritz nochmal drüber reden, warum es diese Form von Comedy, wie sie zum Beispiel die Monty Pythons gemacht haben oder wie ihr sie bei Titanic gemacht habt, in dieser Form nicht gibt. Aber wir müssen uns beide davor hüten, dass hier nicht zwei alte Herren stehen, die klagen, dass alles nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Und damit bringen wir uns noch ein bisschen in guter Laune, denn es gibt auch heute Musik. Man muss nicht immer nur in der Plattenkiste von gestern rumkramen. Manches geht so ein bisschen an uns vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr den Titel kennt. Mir hat er gut gefallen. Das ist so ein richtiger Gute-Laune-Titel. Das ist der Bombay Bicycle Club, okay? Hier, ja, da muss man gute Laune haben. Und wenn ihr sie nicht habt, kriegt ihr sie jetzt bei Ivy & Gold. 3, 4, 5. Here we go. Bekannte Bernd Fritz haben sie mir ins Studio geschickt und ich freue mich wahnsinnig. Vor allem, weil wir uns eigentlich nie so richtig unterhalten konnten über andere Themen. Die Buntstifte lagen und standen immer zwischen uns. Dabei haben wir vieles gemeinsam. Also ich war damals im Radio ja ziemlicher Freak. Das hat schon damit angefangen, dass ich die Leute geduzt habe. Das war einfach verboten. Und ihr habt in der Titanic auch Sachen gemacht, die waren, würde man heute sagen, political nicht korrekt. Inzwischen ist alles so political correct und guck dir nur diese Brüdernummer an. Das wird alles hochgekocht und ernst genommen. Das Ernstnehmen ist, glaube ich, ein Problem. Man kann sich darüber aufregen, man kann sich streiten, aber es gibt heute entweder bittere Kritik oder es gibt Blödsinn, also Comedy. Dazwischen, diesen Graubereich, den wir so toll fanden, wo ist der geblieben? Ja, ich denke auch, dass er geopfert wurde, Und es liegt natürlich auch daran, dass die Protagonisten dieses Stils also zum Teil auch wirklich aus Altersgründen nichts mehr machen, weil sie gestorben sind. Warum wachsen da keine nach? Ich weiß auch nicht genau. Also es ist schon immer mal wieder was, aber sagen wir solche Titel, dass man Johannes Rau als Barmer Ersatzkanzler bezeichnete. Ja. Also der Robert Gerner hat mal geschrieben, Nonsens ist systematische Sinnverweigerung. Ja. Also nicht einfach nur Blödsinn, sondern da ist der ganze Geist eines Literaturstudiums und Philosophiestudiums dahinter gewesen. Es ist schon ein bisschen her, aber der Stern hat ja mal mit diesem großen Titel Ich habe abgetrieben Auflage gemacht und kurze Zeit später kam die Titanic mit einer Gruppe von Männerfotos. Ich habe abgerieben. Ich meine, das finde ich klasse. Ja, es ist leider nicht gedruckt worden, weil der Verleger, so ein spießiger Hamburger, Einspruch machte. Und zwar sollte die Codezeile lauten, prominente Wichser bekennen. Ach so, ja gut. Darauf hatte ich verzichten können. Ich war nämlich einer von den Abreibern. Gott, nee, aber ja, du hast mir dein Leben lang nur geschadet. Deswegen ist es schön, dass wir uns heute wieder sozusagen versöhnen können. In Berlin konnte das ja nur passieren. Wieder gut gemacht. Die Rückkehr der Radiolegenden. Heute Bernd Fritz, Titanic. Inzwischen ist er Hobby. Gärten, jetzt machen wir schnell Reklame. Ich bin ja für Schleichwerbung berühmt. Also was ist das hier? Erzähl mal, ohne Brille sehe ich das gar nicht, so klein geschrieben auf deinem... Das ist eine Konfitüre aus schwarzen Muskattrauben, die ich in meinem Garten ziehe. Er zieht sie und die isst man auf Graubrot mit Landbutter? Nee, auf Weizenbrot, damit keine Geschmacksverfremdung durch dieses Graubrot reinkommt. Da ist er ganz eigen. Und möglichst auch keine Butter, sondern Creme Fraiche, 30%. Also, keine Radioshow ohne Spiel, keine Radiosendung ohne einen Kochtipp. Das war jetzt beides. Dankeschön, Bernd, dass du da warst. Und wieder was aus meiner persönlichen Schatzkiste. Redbone, The Witch Queen of New Orleans. Das Ganze gibt's übrigens demnächst als 3D-Film. Hier filmt einer die ganze Zeit. Oder Sie können es jetzt schon auf Google Earth gucken. She'll put a spell on you. She'll put a spell on you. She's the witch. The Witch Queen of New Orleans, Redbone war das, auch eine Gruppe aus den 60ern, frühen 70ern. Aber es kam natürlich danach die richtige Rockgeneration. Also ich habe ja in meiner Radiozeit dann so Deep Purple und diese ganzen Sachen. Und es war natürlich wunderbar, wenn du Genesis hast kommen und gehen sehen und all diese großen Gruppen, Yes und so. Das war intelligente Musik. Aber es musste zwischendurch immer wieder ein Klopper rein. Und die hat man sich gemerkt und man hört sie heute kaum noch. Def Leppard, wer kennt's noch? Pour some sugar on me. Tanja Salnick. Rangelklotz live im Fester Kreuzberg. Eigentlich kommt er ja aus Dänemark, aber erst bei Kellerpartys in Berlin hat der DJ und Produzent Rangelklotz die richtige Inspiration für seinen Mix aus digitalen und analogen Klangwelten gefunden. New Wave, Dubstep, eigene elektronische Klangkreationen. Damit hat er schon sein CD-Debüt Beekeeper bestückt. Und jetzt bringt ihn die erste Solotour zurück nach Berlin. Heute Abend ist er gemeinsam mit anderen Elektronik-Pop-Bands zu Gast im Festsaal Kreuzberg, Skalitzer Straße 130. Das Konzert mit Rangelklotz beginnt um 21 Uhr. Und bei der Party danach kommt außerdem Musik aus ganz Skandinavien auf die Plattenteller. Werbung. Die tierischen Angebote von Fressnapf sind los. Keine Sorge, die tun nichts, die wollen nur sparen. Diese Woche KitKat Multipack 2400 Gramm Beutel. Verschiedene Sorten für je nur 4,44 Euro. Nur bis Samstag in teilnehmenden Märkten und auf fressnapf.de. Fressnapf, alles für mein Tier. Papa, wann fängt endlich das Frühjahr an? Na, wenn Mama und Papa zum Turm Baumarkt fahren. Frühjahr bei Thom. Ihr Baumarkt voller Ideen für Garten, Balkon und Terrasse. Zum Beispiel Fiskars Spaten und Spatengabel ergonomisch geformt. Statt 29,95 UVP jeweils nur 16,99. Bis 9.3. in teilnehmenden Märkten, solange der Vorrat reicht. Thom, der Baumarkt. Morgen, Chef. Was macht denn der neue Ford auf dem Hof? Tja, Müller. Der geht an die Arbeit und nicht ins Geld. Vorbildlich. Dann mache ich jetzt Pause. Müller! Ford Gewerbewochen, Ford Transit Custom und Ford Focus Turnier mit nur 1,99% effektivem Jahreszins. Nur für Gewerbetreibende. Ein Angebot der Ford Bank. Details bei Ihrem Ford-Partner. Hallo, schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag! Orangen, das 2-Kilo-Netz für süße 1,35. Oder Kerry-Goldbutter, 2x250 Gramm, nur 2,38. Zum Dahinschmelzen günstig. Framstag, jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. Ford Gewerbewochen. Jetzt zusätzlich 1.000 Euro Gewerbebonus sichern. Nur für Gewerbetreibende. Details bei Ihrem Ford-Partner. So muss Technik. Das leichte und leistungsstarke Ultrabook von Acer. Mit 35,6 cm Bilddiagonale und schnellem Intel i3-Prozessor. Bequemes Arbeiten auch unterwegs. Für unschlagbare 499 Euro. Noch mehr Angebote im neuen Saturn-Prospekt. Oder 12-mal in Berlin. Bei Saturn. So muss Technik. So viel Geschmack für so wenig Geld. Die Kings des Monats. Jetzt der Big King mit zweimal frisch gegrillten Beef und zweimal Käse. Oder der Crispy Chicken mit knusprigem Hähnchen und knackigem Salat. Im King-Menü mit großer King-Pommes und großem Softdrink für nur 3,99. Burger King. Geschmack ist King. Berlin. Holt euch jetzt die neuen Berliner und sichert euch die Chance auf 20.000 Euro zum Shoppen. Einfach Berliner Codes unter den neuen geprägten Kronkorken sichern und im Online-Shop eintauschen. Alle Infos unter berlin-wunderbar.de. Berliner Pilsner, made in Berlin. Goldene Palme, Europäischer Filmpreis, Golden Globe und jetzt der Oscar. Liebe, ein Film von Michael Haneke. Jetzt auf DVD, Blu-ray zum Download und immer noch im Kino. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Der 11 Uhr Nachrichten. Krebserregender Schimmelpilz in Tiernahrung entdeckt. Elbphilharmonie in Hamburg wird weitergebaut und das Wetter erst wolkig, später sonnig und trocken bis 6 Grad. Relax, don't do it. Mit Johanna Meinikart. In Niedersachsen sind verseuchte Futtermittel entdeckt worden. Auf mehr als 3500 Höfen wurde Mais mit einem krebserregenden Schimmelpilz verfüttert, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. Michael Ort berichtet. Es handelt sich um Mischfutter für Rinder, Schweine und Geflügel. Der Mais kam aus Serbien. Von den insgesamt 45.000 Tonnen konnten 35.000 Tonnen gesperrt werden. Sie lagern im Hafen von Brake an der Weser und in einer Lagerhalle in Bremen. Nach Angaben des Ministeriums ist Aflatoxin B1 ein Schimmelpilzgift, das als stark krebserregend gilt. Es wird von einem natürlich vorkommenden Pilz gebildet. Nach einer ersten vorläufigen Einschätzung sei eine Belastung von Fleisch der Tiere, die von dem Futter gefressen haben, über die gesetzlichen Höchstgrenzen hinaus nicht zu erwarten. Auch eine Gefährdung der Verbraucher über Milch könne als unwahrscheinlich angenommen werden. Der Bundesrat debattiert zur Stunde über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro. Die Berliner rot-schwarze Koalition wird sich dabei der Stimme enthalten. Während die SPD die Forderung unterstützt, wird sie von der Berliner CDU abgelehnt. Rebecca Lühr berichtet. Saarlands Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer begründete im ARD-Morgenmagazin ihre Unterstützung für den rot-grünen Bundesratsvorstoß zum Mindestlohn mit ihrer Verpflichtung aus dem saarländischen Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD. Der sieht vor, jede Initiative zum Mindestlohn zu unterstützen, die eine Verbesserung zum Status quo darstellt, so die CDU-Politikerin. Auch aus der Großen Koalition in Sachsen-Anhalt gibt es Signale der Zustimmung. Das ebenfalls schwarz-rot regierte Thüringen hingegen wird nach Angaben von Ministerpräsidentin Lieberknecht nicht für den Gesetzentwurf stimmen. Die Elbphilharmonie in Hamburg wird weitergebaut. Die Stadt und der Baukonzern Hochtief einigten sich nach jahrelangem Streit, teilte der Hamburger Senat mit. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks zahlt der Senat noch einmal 198 Millionen Euro an Hochtief. Dafür muss der Baukonzern das neue Konzerthaus am Hafen schlüsselfertig übergeben und alle Risiken übernehmen. Statt ursprünglich 77 soll die Elbphilharmonie eine halbe Milliarde Euro mehr kosten und erst 2017 fertig werden, 7 Jahre später als geplant. In der Eastside Gallery in Berlin-Friedrichshain fehlt seit dem Morgen ein Teilstück. Schon gestern waren die umstrittenen Bauarbeiten vorbereitet worden. Am frühen Morgen dann war begonnen worden, mit Betonschneidern Teile der bemalten Mauer herauszutrennen. Britta Notnagel berichtet. Seit dem frühen Morgen sind die Baukräne vor Ort. Dort am Spreeufer soll ein Hochhaus mit Luxuswohnungen entstehen. Die Bauarbeiten finden unter Polizeischutz statt und der wurde inzwischen verstärkt, weil auch immer mehr Demonstranten kommen. Eigentlich waren Protestaktionen erst für heute Mittag geplant. Clubs, Künstler und Bürgerinitiativen wehren sich gegen den Teilabriss der Mauergalerie. Sie sagen, dass so ein Denkmal und Symbol für die Geschichte nicht einfach an eine andere Stelle versetzt werden könne. Der US-Haushalt steuert erneut auf automatische Ausgabenkürzungen zu. Der Senat in Washington lehnte 2 Gesetzesvorhaben ab, mit denen das Staatsdefizit gesenkt werden sollte. Präsident Obama will heute noch einmal versuchen, mit den Spitzen von Senat und Repräsentantenhaus einen Kompromiss auszuhandeln. Ralf Siener berichtet. Bleiben diese Gespräche, wie erwartet, ergebnislos, dann muss der US-Präsident spätestens um 23.59 Uhr heute Nacht die vom Kongress beschlossene Notbremse ziehen und den Automatismus massiver Etatkürzungen in Kraft setzen. Die Hälfte dieser Kürzungen betrifft den Verteidigungshaushalt und damit vor allem die arbeitsplatzintensive Rüstungsindustrie. Die restlichen 42 Milliarden Dollar werden völlig undifferenziert bei allen anderen Bundesbehörden nach dem Rasenmäherprinzip gestrichen. Soweit die Radio 1 Nachrichten um 11.04 Uhr. Wetter- und Verkehrsmeldungen von Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Temperaturen aktuell in Berlin und Brandenburg um 4 Grad. Heute halten sich zunächst dichte Wolken. Zum Nachmittag lockern die Wolken dann auf und es gibt Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad. Morgen dann nach Nebel oder Hochnebel Auflockerung, vor allem nach Westen hin auch Aufheiterung und trocken bei Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Karlau und Kittlitz besteht Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz zwischen dem Dreieck Potsdam und Michendorf ist wegen einer Baustelle die linke Spur gesperrt. A113 Zubringer Schönefeld zwischen Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Waltersdorf besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Potsdam, aufgrund eines Polizeieinsatzes im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch kommt es im Innenstadtbereich bis 15 Uhr zur kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigung. B101 Mariendorf Richtung Trebin zwischen dem Anschluss Ludwigsfelde und Tyro gab es einen Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist zurzeit gesperrt. Am besten, Sie umfahren das Gebiet weiträumig. Und zum Stadtverkehr Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Die Mühlenstraße ist zwischen Ostbahnhof und O2 World gesperrt, aufgrund der Beseitigung der Eastside Gallery. Blitze haben wir auch. Die stehen auf der A2 Richtung Berlin kurz vor Lenin, A12 Richtung Berlin-Höhe Parkplatz Briesenluch und A24 Richtung Hamburg im Dreieck Wittstock. Blitzer und Verkehrsmeldungen unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Thomas Gottschalk. Auf in die zweite Stunde. Kinder, ist das alles aufregend. 15 Jahre habe ich Radio gemacht, nie in meinem Leben einen Nachrichtensprecher in echt bei der Arbeit gesehen. Heute steht man zwischen Nachrichten und Verkehr und freut sich auf die nächste Stunde. Es ist mir ein Rätsel, wie das kommen konnte. The Riddle, Nick Kershaw. There's a hole in the ground. Nick Kershaw, The Riddle, 1984, meine große Radiozeit. Damals konnte ich machen, was ich wollte. Damals war ich der King im Radio. Es gab ja auch sonst nichts anderes. Konkurrenzlos, Freunde, Monopolradio. Aber jede Legende braucht die eigene Legende. Ich hätte nie so einen Spaß am Radio gefunden, wenn es nicht Leute gegeben hätte, die ich unheimlich verehrt habe. Die meisten waren Engländer. Ich habe Radio Luxemburg gehört, englisches Programm. Ich war auch so ein Clubmitglied. I was 208 person number 7259. Das war mein Clubausweis und da gab's Tony Prince und wie auch immer. Und die Deutschen konnten das einfach nicht so gut. Einer konnte es und dem habe ich wahnsinnig oft zugehört und das war für mich der Beweis, dass man auch in Deutschland schnelles Radio machen kann, flottes, lustiges Radio. Ein Mann, der sich nie versprochen hat und den ich höchst verehrt habe. Und in meinem Elend der oberfränkischen Provinz war er für mich die große, weite Radiowelt. Und als man mir gesagt hat, ich darf heute hier als Legende einmarschieren, habe ich gesagt, Moment, dann will ich aber auch meine Radiolegende treffen, denn die verbindet sich mit Berlin. Er war damals beim RIAS Berlin und heißt, ganz ähnlich wie ich, Gregor Rotschalk. Und den treffe ich gleich. Nach dem nächsten Titel marschiert dieser Mann hier ein. Here I go again. Das ist für mich Flashback. Und das ist David Coverdale. Wasting no more time. Here I go again. go again. White Snake. So, Freunde, das ist einer der größeren Momente für mich. Es muss 70 oder 71 gewesen sein. Da war ich bei ihm im Radiostudio. Und hier ist er heute bei mir im Radiostudio. Er färbt sich inzwischen die Haare weiß. Na ja. Gregor Rotschack. Menschenskinder. Ein unglaublicher Vorfall. Guck mal, das ist, dass ich das noch erleben darf. Siehst du? Ja, so wie die Zeit vergeht. Aber du hast dich kaum verändert. Du auch nicht. Deine Stimme ist identisch. Ich kann es bezeugen. Das ist ja das Schöne. Deine auch. Und Paul McCartneys Stimme klingt immer noch, als wäre ein Beatle. Das ist ja das, was uns bleibt. Tja, was soll uns sonst bleiben? Ich meine, wenn Radiolegenden sich treffen, dann wird es langsam Zeit, die Klappe aufzumachen. Ich weiß. Hättest du gedacht, dass wir mal Legenden werden und weiß werden? So ganz weiß bist du ja nun nicht. Du, ne? ich kann dir mal einfach, glaube ich, Polycolor Nummer 478 oder sowas. Empfehlenswert? Du siehst, es funktioniert wunderbar. Bei mir. Ich würde wahrscheinlich so aussehen wie du. Ja, so nicht ganz so gut. Ich bin ja ein bisschen älter als du. Bedenke echt, das muss auch so sein, denn Vorbilder sind immer so ein bisschen älter. Ja, bedenke bitte, als du damals reinkamst, du warst wirklich jugendlich. Eine tolle Erscheinung. Du kamst mit zwei Freunden, glaube ich, ins Studio. Mit einer Freundin. Es ist Dagmar Kirgis. Ich war in so einem humanistischen Gymnasium, da waren zwei Mädchen in der Klasse. Ja. Und wir waren so 20 Leute, Schulausflug nach Berlin. Also ich glaube, 15 Kerle waren im Puff, 4 waren im Zoo und ich bin mit Dagmar Kirgis. Das war damals, ich konnte die Adresse, weil man die irgendwo immer im Radio, damals hat man ja die Adresse durchgesagt, weil man Hörerpost schreiben sollte. Man hat euch ja geschrieben. Was war das? Irgendein Platz, oder? Dieses Rias-Funkhaus? Kufsteiner Straße 69. Kufsteiner Straße. Hab ich 1000 Berlin 62. Ja, das hat man drauf. Ich habe dir den einen oder anderen Fanbrief geschrieben, unbeantwortet, dann bin ich selber einmarschiert. Kennst du überhaupt noch aus heute im Radio? Ich will den Kopfhörer rausnehmen, um ihn... Denn es hat sich ja, Freunde, man muss das sagen. Ich habe 20 Jahre Radio im Sitzen gemacht. Jetzt stehen wir. Das ist ja grauenhaft. Grauenhaft zu stehen, ja. Da hast du auch mal gesessen? Ja, natürlich. Na klar. Das siehst du. Wir benutzen übrigens das gleiche Mikrofon. Das klingt trotzdem gar nicht so schlecht. Du bist natürlich höher eingestellt, ne? Ja gut, wenn du reinkommst, knie ich auch. Sag mal, und ich habe dir auch später wahnsinnig viel geklaut. Hast du jemals mitbekommen, dass ich beim Bayerischen Rundfunk dein Pop-Testival, an das ich mich heute noch erinnere, mehr oder weniger Plagiat? Das hat man mir erzählt. Weißt du noch, wie es damals losging, mit welcher Melodie? Nee. Aber die da kennst du doch, nicht? Das war schon Frührap, du, so wie... Neue Deutsche Welle. Ja, ich stehe auf Boomtown Rats, XTC, Devo, Patti Smith, also auch das haben wir mitgelebt. Wie lange hast du eigentlich Rias gemacht? Also bis 1992, glaube ich. Ah, doch so lange, ja? Ja, nein, Rundfunk insgesamt. Ich verließ den Laden, als man mir meine Berlin-Charts wegnahm. Das war eigentlich die Top 40 Berlin-Sendung überhaupt. Da haben wir so ein bisschen wie Media Control die meistverkauften Singles der Woche in Berlin präsentiert. Und das passte nicht mehr in das Format von vom neuen Rias 2. Dann haben die gesagt, du bist zu alt dafür. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Entsorgt. Richtig, recht hast du es gemacht. Und heute stehen wir hier als Legenden rausgeschmissen, aber durch die Hintertür wieder rein. 30 Jahre später. Ja, ungefähr. Ja. Ja, so muss es sein. Sag mal, und ich bin überrascht, wie viel Spaß Radio noch macht. Nur waren wir ja damals, wir waren ja Könige. Es gab ja völlig konkurrenzfreies Radio damals. Heute hast du ja 20 Sender pro Stadt. Die alle dasselbe senden. Grauenhaft. Die hören sich auch alle gleich an. Also ich will hier niemandem zu nahe treten. Aber was für mich faszinierend ist, wenn du von München nach Berlin oder von Berlin nach Hannover fährst, da hast du drei verschiedene Sender, aber die Typen, die sind geklont inzwischen. Es liegt ja auch daran, dass die alle eigentlich nicht mehr sich selber sein dürfen. Es sind Playlists Leute, und, immer dasselbe. Würden wir vielleicht ja heute auch machen. Auf der anderen Seite überleg mal, du konntest wahrscheinlich im Bayerischen Rundfunk machen, was du wolltest. Ich hatte links und rechts einen Plattenspieler zu Anfang und mehr nicht. Keine Jingle-Maschine, gar nichts. Und eine Technikerin, die beleidigt war, dass sie nicht, die hat ja in der Technikschule in Nürnberg 5 Jahre studiert, damit sie Bänder starten kann. Ja, und dann haben wir angefangen, verrückt zu spielen. Ja. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber wahnsinnig. What the Frequency, Canis, R.E.M. We'll be right back. Frequency Canis. 11.23 Uhr. Wir haben früher immer die Zeit zwischendurch gesagt. Macht heute keiner mehr. Das war so eine Verlegenheit. Wenn einem nicht eingefallen ist, immer schnell eine Zeitansage. Das war toll, die Zeit anzusagen. Es stimmte vor allen Dingen immer. Man konnte sich nicht vertun, es sei denn, man hat sich vertan. Gregor, wie hast denn du die Entwicklung der Musik so ein bisschen wahrgenommen? Man neigt ja dazu, wenn wir beide hier stehen, zu sagen, ach Kinder, war das schön. Deswegen sind wir ja nun als Radiolegenden eingeladen. Das ist unser gutes Recht, die guten alten Zeiten aufleben zu lassen. Also im Grunde ist es so, wenn man nur in den alten Zeiten steht, dann wird man irgendwann mal altmodisch. Mhm. Ich schätze durchaus moderne Musik. Ich höre die neuen deutschen Gruppen sehr gerne. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich zu Hause im stillen Kämmerlein Musik höre, na ja, dann wird es quer durch Beet. Ich höre Klassik, ich mische alles. Mhm. Und man hält mich immer noch für verrückt. Also ja, es hat sich nicht geändert. Bei mir auch. Ich gebe natürlich zu, dass ich musikalisch immer so ein bisschen in der Vergangenheit klebe. Aber es freut einen ja, dass ein paar Kollegen, die damals Robert Plant beispielsweise mit Led Zeppelin eben einfach die Musik gemacht haben, die wir in den Genen haben, inzwischen eben auch nicht in Rente gegangen sind. Der hat mit Alison Krauss diese wunderbare LP gemacht. Da spielen wir einen Titel. Also es gibt Menschen wie wir, die sich weiterentwickelt haben. David Bowie, die neue LP. Gerade wunderbar, ne? Gerade, ich kenne zwar nur noch zwei Titel, die habe ich schon gehört, alles andere habe ich noch gar nicht. Man muss sich das downloaden. Ich merke, du bist auch schon ein Stückchen weiter, als man mir gesagt hat, wir brauchen die Musik. Habe ich mich hingesetzt, zwar am Laptop, aber immerhin dann ausgedruckt und habe dann den hier das Ding da gescannt. Das war meine Musikliste. Du hast ja deinen Laptop dabei, hast ja auch schon eine passende Buchse und hast dich hier angeschlossen. Der macht gleich ein bisschen seine eigene Musik, aber weil ich gerade von Robert Plant und Alison Krauss was erzählt habe, spielen wir von denen noch was, das auf mein Konto geht. Und ich habe natürlich meine Jingles mitgebracht. Also, und nun, meine Liebe, Ihren Schuh bitte. Champagner für alle. Großes Radio. Und hier sind die beiden. Bitte schön. Rich Woman, Robert Plant, Alison Krauss. Thank you. schneller, wenn Mama und Papa zum Thom Baumarkt fahren. Frühjahr bei Thom. Ihr Baumarkt voller Ideen für Garten, Balkon und Terrasse. Zum Beispiel Fiskars Spaten- und Spatengabel ergonomisch geformt. Statt 29,95 UVP jeweils nur 16,99. Bis 9.3. in teilnehmenden Märkten, solange der Vorrat reicht. Thom, der Baumarkt. Hallo, schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag. Jeweils 314 Milliliter Rotkohl oder Sauerkraut von Hengstenberg. Nur 49 Cent. Oder Jardinelle Champignons in Scheiben. Nur 69 Cent. Das sind ja richtige Angebot-Champions. Framstag. Jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. Morgen, Chef. Was macht denn der neue Ford auf dem Hof? Tja, Müller. Der geht an die Arbeit und nicht ins Geld. Vorbildlich. Dann mache ich jetzt Pause. Müller! Ford Gewerbewochen. Ford Transit Custom und Ford Focus Turnier mit nur 1,99% effektivem Jahreszins. Nur für Gewerbetreibende. Ein Angebot der Ford Bank. Details bei Ihrem Ford-Partner. Jetzt nur bei Matratzen Concord. Beim Kauf der Testsiegermatratze Vitalista H2. Eine zweite zum halben Preis. Matratzen Concord. Ford Gewerbewochen. Jetzt zusätzlich 1.000 Euro Gewerbebonus sichern. Nur für Gewerbetreibende. Details bei Ihrem Ford-Partner. Endlich Gerechtigkeit. Der neue Rundfunkbeitrag. Einfach für alle. Eine Wohnung. Ein Beitrag, ein Radio. Radio 1. Und wenn Sie einfach noch Fragen haben, www.rundfunkbeitrag.de. 11.30 Uhr. Radio 1. Nachrichten. Mit Michael Mellinger. In Niedersachsen sind 3.500 Höfe mit verseuchtem Futtermittel beliefert worden. Auch Betriebe in Nordrhein-Westfalen seien betroffen. Der Futtermais mit krebserregendem Schimmelpilz wurde in Serbien hergestellt, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. Eine Gefahr für Verbraucher sei unwahrscheinlich, hieß es weiter. Der Bundesrat debattiert zur Stunde über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro. Die Berliner Rot-Schwarze Koalition wird sich dabei der Stimme enthalten. Während die SPD die Forderung unterstützt, wird sie von der Berliner CDU abgelehnt. Das neue Melderecht ist beschlossene Sache. Nach dem Bundestag billigte am Morgen auch der Bundesrat den Kompromiss zwischen Bund und Ländern. Meldeämter dürfen Namen und Adressen nur dann zu Werbezwecken an Firmen weitergeben, wenn die Betroffenen vorher ausdrücklich zugestimmt haben. Auch das Leistungsschutzrecht für Presseverlage wurde beschlossen. Internetsuchmaschinen und automatische Nachrichtensammler müssen künftig Lizenzgebühren an Presseverlage zahlen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Spielhallengesetz der Stadt bestätigt. Es verstoße nicht gegen die Verfassung, da es um Erwägungen des Gemeinwohls gehe, urteilten die Richter. Gegen das erste entsprechende Gesetz eines Bundeslandes hatten mehrere Betreiber von Spielhallen geklagt. Aus der Eastside Gallery in Berlin-Friedrichshain wurde am Morgen das erste Teilstück entfernt. Die Polizei schützt die Bauarbeiten vor Demonstranten, die den Abriss verhindern wollen. Durch den Teilabriss soll ein Zugang zu einem Bauprojekt geschaffen werden. Geplant ist ein Hochhaus mit Luxuswohnungen. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen aktuell in Berlin und Brandenburg um 4 Grad. Heute halten sich zunächst dichte Wolken. Zum Nachmittag lockern die Wolken dann auf und es gibt Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad. Morgen am Samstag nach Nebel oder Hochnebel Auflockerungen, vor allem nach Westen hin auch Aufheiterungen. Und trocken bei Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz zwischen dem Dreieck Potsdam und Michendorf gibt es eine Baustelle. Die linke Spur ist gesperrt. Stadtverkehr Potsdam aufgrund eines Polizeieinsatzes im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch kommt es im Innenstadtbereich bis 15 Uhr zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen. B101 Mariendorf Richtung Trebin zwischen dem Anschluss Ludwigsfelde und Thyro gab es einen Unfall. Die Richtungsfahrbahn ist gesperrt. Am besten Sie umfahren das Gebiet weiträumig. Stadtverkehr Berlin Friedrichshain Kreuzberg die Mühlenstraße ist zwischen Ostbahnhof und O2 World gesperrt wegen der Umsetzung der Mauerteile. Es staut sich auf den umliegenden Straßen. Und Berlin-Karlshorst, die Rummelsburger Landstraße ist in Höhe Blockdammweg in Richtung Wuhlheide gesperrt. Der Grund ist ein Brand in einem Altreifenlager. Wenn Sie können, umfahren Sie das Gebiet auch hier weiträumig. Blitzer gibt's auch. Die stehen auf der A2 Richtung Berlin, kurz vor Lenin, und A24 Richtung Berlin, kurz hinter Herzsprung. Blitzer und Verkehrsmeldung unter 0331 70 99 888. Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Thomas Gottschalk. Gregor, der hat die Nachrichten gerade mit Turnschuhen gelesen. Das hätte es zu unserer Zeit nicht gegeben. Aber es klang ganz gut. Klang ganz gut, ja. Aber ich habe dauernd auf die Turnschuhe. Jeans, davon wollen wir ja gar nicht reden. Bitte dich. Zu meiner Zeit haben die Nachrichtensprecher Krawatte getragen. All my love. Und da war Robert Plant eben noch der Chef von Led Zeppelin. Here we go. All My Love, Led Zeppelin. Gregor, das war ja sozusagen schon die vorige Musikgeneration, als wir angefangen haben, als du, war ja auch noch 70er. Bei mir waren es dann schon im Radio mehr die 80er. Trotzdem, ich war vom Bayerischen Rundfunk, das waren ja alles Musikpädagogen da. Also die haben dann so von Amondyl Alben den zweiten Titel auf der dritten Seite gespielt, den eigentlich keiner haben wollte. Und du warst relativ kommerziell. Also das war etwas, was ich natürlich dann auch gemacht habe, was aber keine Freude gemacht hat. Ich habe nie was von Musik verstanden. Wenn ich was dazu gesagt habe, ich es meistens von diesen Zetteln da abgelesen, die da in den Singles. Die waren grauenhaft, ja, haben wir abgesehen. Hattest du eine Botschaft musikalisch oder inhaltlich oder warst du Entertainer? Für mich war wichtig, dass ich selber Spaß hatte. Wenn die Redaktion kam, heute gibt es einen Beitrag über das und das, lasst mich bitte damit in Ruhe, mach das am Dienstag oder Mittwoch, aber nicht bei mir. Ich möchte das? Das ging, ja, ja. Wird wieder gegangen. Hauptsache, der Rotschalk macht anständige Musik, dann ist die Sache in Ordnung. Aber ich hatte ja auch Spaß. Mein Gott, links ein Plattenspieler, rechts ein Plattenspieler. Jeden Unsinn der Welt konnte ich sagen. Und niemand hat es verboten. Ich weiß, ich kam ein einziges Mal während meiner Rundfunklaufbahn zu spät. 20 Sekunden kam ich zu spät. Unten beim Pförtner rein. Mach oben auf das Mikrofon auf. Ich sag, was, wieso? Mikrofon, der ist nicht da. Mach das Mikrofon auf. Ich bin dann die Treppe hochgelaufen zum dritten Stock und habe schwer geatmet. Ich komme gleich, haben die Leute für einen riesen Gag gehalten. Dann kam ich wirklich außer Atem ran, Mikrofon auf und jetzt geht's los. Kein Mensch hat gemerkt, ich kam so spät. Normalerweise fliegt man raus. Ja? Zweimal darfst du es machen und das war's dann. Solche Gags konnte man machen. Das war normal. Die Geschichten der Radiolegenden. Hier sind wir wieder. Sag mal, Gregor, also komm jetzt, ich habe hier meine ganze Playlist mitgebracht. Du hast ja deinen Computer, da bist du weiter als ich. Du spielst jetzt Musik direkt von deinem Laptop. Das würde ich nicht. Ist aber dieselbe Musik. Ja, ja, klar. Hast du irgendwie, du bist also technisch, hast dich da weiterentwickelt. Das ist mein Werkzeug bis zum heutigen Tage. Wenn ich zum Beispiel Texte schreibe, dann läuft das meist über den Rechner. Ich habe Demos, die werden gespielt. Ich mache auch selber kleine Hörspiele und dergleichen, Tabaluga, das mache ich. Also du bist ja dann doch mehr musiktechnisch auch tätig gewesen, das produziert. Ich hatte auch mein eigenes Studio in Berlin, 24 Spuren, das erste private Studio mit 24 Spuren analog, das war ein tolles Ding. Das war meine Spielwiese und mit der produzierte ich auch meine Jingles für den Sender und kam dann also fertig präpariert rein und dann ging's los. Dann krachte es richtig. Also komm mal, zeig mal, was du in der Zeit gelernt hast. Ja, fahren wir doch mal. Den kennen wir doch noch. Ja. Da wurde die Musik noch mit der Hand gemacht. Das hört man auch. Toto, Africa. I hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. Twelve-thirty flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Ja, Gregor, das hast du jetzt von deinem neumodischen Zeug hier. Phasendreher hast du uns reingewirkt. Ja, da kommt er von mir. Der Stecker ist nicht von mir. Das Stecker, nein. Drei Plattenspieler und es gibt keine Phasendreher. Das war so Phasendrescher. Das war ich hauptberuflich damals. Sag mal, was ist eigentlich aus den ganzen Kollegen geworden? Also ich erinnere mich an Nero Brandenburg. Den gibt's immer noch. Der tobt bei Facebook durch die Gegend. Ja. Gibt's hier in einem Sender und spielt deutsche Schlager. Ach was, ja. So musste das enden. Dann haben wir Lord Knuth, also der war kein begabter Radiomensch, aber er hat das immer gemacht, der war natürlich eine Legende. Der hat dann auch bei euch geturnt. Er hatte Evergreens, Agogo, jeden Sonnabend um 9 Uhr, da ging die Post ab. Dann habt ihr noch einen Lispel habt ihr irgendwie gehabt, ich weiß nicht mehr, wer. Detlef Otto. Ja. Das war die berühmte Detlef Otto Show, die ich jeden Montag spielte. Der tauchte eigentlich nur zwischendurch auf, der war Redakteur bei uns. Und ich machte eben die berühmte Listen to the Band am Mikrofon. Heute Gregor Rotschalk, das ist die Detlef E. Otto Show. Ja, Mensch. Die Sounds, die habe ich lange Zeit als Opener gehabt. Nicht? Und dann kam der Beifall. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Sehr nett heute wieder, ja. Ich war ja Zaungast sozusagen, weil mit Berlin hatte ich ja nichts am Hut. Ich bin in Kulmbach groß geworden, da in der Provinz zwischen Bamberg und Bayreuth. Und wir waren Nutznießer da, eure Stimme der Freiheit. Die haben die ja da eine damals... Eine freie Stimme der freien Welt. Die freie Stimme. Wir waren ja hochintellektuell. Ich habe ja sogar am Sonntag die Stimme der Kritik Friedrich Luft gehört. Das habe ich mit dem Kollegen Fritz vorher besprochen. Wir waren da flexibler. Also ich habe einerseits mich für Kulturgeschichten interessiert, andererseits war ich ein Rock'n'Roller ohne jeden Sinn und Anspruch. Der Luft hat übrigens seine Kritiken so spannend gesprochen, gell? Immer aus dem FF, ohne Manuskript. Das war wie ein Krimi. Wenn der seine Kritik loslegt, wie ein MG, da schoss das Ding aus der Hüfte. Und es war immer spannend. Der hat auch immer nur was besprochen, was besprechenswert war. Hier toll. Sind sie wieder, die alten Herren, die erzählen, wie toll alles damals war. Sag mal, wird man so, bildet man sich das ein? Das ist die große Frage. Dass man immer so sagt, Menschenskinder, unsere Zeit war doch die beste. Also rein objektiv hatten wir natürlich, was Radio betrifft, die beste Zeit. Das kann uns keiner mehr nehmen, weil es konkurrenzlos war. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich schon früher einen Spruch hatte. Ja, früher waren die Brötchen billiger, die Mädchen hübscher, die Jungs stärker, die Autos langsamer. Das war der einzige Vorteil. Aber früher war immer alles besser. Frag jeden auf der Straße. Das und ist das Feeling. Die Nachrichten wurden nicht in Turnschuhen gelesen. Das muss man dazu ein sagen. Ein Trauma. Sag mal, jetzt muss ich doch mal fragen. Also es ist hier ein junger Kollege im Studio. Der hat eine Kamera, dann hat er hier so ein Gerät, da denkst du, das ist ein Nasenhaarschneider. Und machst du einen 3D-Film oder bist du hier irgendwie von Raab geschickt? Was treibst du eigentlich? Nee, ich bin von Radio 1 und mache einen kleinen Internetfilm. Einen Mitschnitt? Wir sind Radio. Wozu brauchst du einen Internetfilm im Radio? Das ist doch das Ton. Das ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Echt? Ja. Habe ich schon Klicks? Hat irgendjemand schon geklickt? Oder was sagen die User? Oder beschweren sich, dass wir zu viel quasseln, vermute ich. Moment, das ist einfach, wir sind wortlastig heute. Aber wir haben auch ein bisschen Musik dabei, ja? Und es ist nicht so, dass ich wirklich nur so Mainstream, ich habe zum Beispiel auch in Südafrika großartige Musik entdeckt, The Paletones. Also, Gregor, es ist eine große Freude, dich wiedergesehen zu haben. Die nächste Stunde, glaube ich, ist rein pädagogisch, da wird nur gesprochen. Und die Stunde ist jetzt rum, richtig? Ja, die ist jetzt mehr rum. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Gregor, ich würde sagen, die zweite Rückkehr der Radiolegenden sozusagen. In 20 Jahren, ja genau. Sehen wir uns wieder. Das ist dann Retold oder was auch immer. Reload. Reloaded. Rückkehr der Radiolegenden Reloaded. Das ist der nächste Treffpunkt. Schön, dass du da warst. Stichwort Treffpunkt. Gregor, eine große Freude. Und ich gebe dir jetzt mein Haarfärbemittel. Das geht nicht. Du siehst aus wie Andy Warhol, Menschenskind. Das haben mir schon ein paar Leute gesagt. Ja. Ist ja nicht das Schlechteste. Eben gut, dass heute keiner mehr weiß, wie Andy Warhol aussieht. Na gut. Aber so ein Justin Bieber in weißhaarig. Also für unsere jüngeren Zuhörer. Und hier sind sie aus Südafrika. The Paletones. Push me to the floor. I'm not your toy. thinking of the time I felt inspired. I've been thinking of the time I felt inspired. Radio 1, der Tipp von Axinia Salnik. Die Opening Party zur Spanish Rock Invasion im Wowsville. Der März bringt Rock'n'Roll aus Spanien mit nach Berlin. Beim Festival Spanish Rock Invasion werden viele neue Bands der dortigen Surf- und Garage-Szene zu hören sein. Aber bevor es in 5 Tagen so richtig losgeht, steigt heute schon mal die Eröffnungsparty mit vielen Live-Acts. Mit dabei sind unter anderem The Mockers. Diese Sounds gibt's zu spanischen Tapas um die Ohren und sie sind ein Vorgeschmack auf das, was bis zum 20. März noch so alles bei der Spanish Rock Invasion zu erwarten ist. Die Opening Party dazu beginnt heute um 20 Uhr im Wowsville, Olauer Straße 33 in Berlin-Kreuzberg. Der Eintritt dazu ist frei. Werbung. Friedrich feiert weiter mit 20% Aktion und attraktiven Einsteigersets. Die Königliche Porzellanmanufaktur Berlin wird 250. Feiern Sie mit. Vom 23. Februar bis zum 9. März erhalten Sie 20% Preisvorteil auf alles außer Einsteigersets. In allen KPM-Verkaufsgalerien in Berlin und Potsdam. kpm-berlin.com. Bei knusprigen King Nuggets sind wir uns alle einig. Probier noch heute bei Burger King. Die King Nuggets. Zartes Hähnchenfleisch, außen kross umhüllt mit 4 leckeren Soßen zur Auswahl. Die King Nuggets bei Burger King. Jetzt probieren. Für nur 1,99. Burger King. Geschmack ist King. Hast du den Betonmischer in den Wagen bekommen? Jo! Schön! Und was machen wir mit den restlichen 2 Tonnen Nutzlast? Na, Uwe! Muss ja auch noch mit! Viel Platz für alles. Der Profi-Crafter mit bis zu 2700 Kilogramm Nutzlast und 17 Kubikmetern Laderaum. Jetzt sensationell günstig leasen. Nur bei Ihrem Volkswagen-Nutzfahrzeugepartner. Nur noch bis morgen bei Praktika. 25% auf alles, was keinen Stecker hat. Außer Artikel im Marke Budget. 25% auf alles ohne Stecker. Praktika. Hier spricht der Preis. Hammer, Nagel, billig, neu. Große Neueröffnung nach Umbau. Jetzt feiern die Mediamärkte Berlin, Eiche und Tegel nagelneu und hammerbillig mit noch mehr Riesenauswahl und unschlagbaren Angeboten. Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd. Goldene Palme, Europäischer Filmpreis, Golden Globe und jetzt der Oscar. Liebe, ein Film von Michael Haneke. Jetzt auf DVD, Blu-ray zum Download und immer noch im Kino. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Der 12 Uhr Nachrichten. Bundesrat stimmt für flächendeckenden Mindestlohn. Krebserregender Schimmelpilz in Tiernahrung entdeckt. Das Wetter nachmittags sonnig und trocken bis 6 Grad. Seven faces. Es ist 12 Uhr. Radio 1. Nachrichten. Mit Michael Mellinger. Der Bundesrat fordert die Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohnes in Deutschland. Die Länderkammer stimmte mit ihrer neuen Oppositionsmehrheit für einen Gesetzentwurf, der einen Stundenlohn von mindestens 8,50 Euro vorsieht. Auch die Große Koalition des Saarlandes unterstützte den Entwurf von Rot-Grün und dem rot-roten Brandenburg. Im Bundestag würde die Initiative wegen der schwarz-gelben Mehrheit vermutlich scheitern. In Niedersachsen sind verseuchte Futtermittel entdeckt worden. Auf mehr als 3500 Höfen wurde Mais mit einem krebserregenden Schimmelpilz verfüttert, wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. Auch einige Betriebe in Nordrhein-Westfalen wurden mit giftigem Mischfutter beliefert. Michael Ort berichtet. Es handelt sich um Mischfutter für Rinder, Schweine und Geflügel. Der Mais kam aus Serbien. Von den insgesamt 45.000 Tonnen konnten 35.000 Tonnen gesperrt werden. Sie lagern im Hafen von Brake an der Weser und in einer Lagerhalle in Bremen. Nach Angaben des Ministeriums ist Aflatoxin B1 ein Schimmelpilzgift, das als stark krebserregend gilt. Es wird von einem natürlich vorkommenden Pilz gebildet. Nach einer ersten vorläufigen Einschätzung sei eine Belastung von Fleisch der Tiere, die von dem Futter gefressen haben, über die gesetzlichen Höchstgrenzen hinaus nicht zu erwarten. Auch eine Gefährdung der Verbraucher über Milch könne als unwahrscheinlich angenommen werden. Die Elbphilharmonie in Hamburg wird weitergebaut. Die Stadt und der Baukonzern Hochtief einigten sich nach jahrelangem Streit, teilte der Hamburger Senat mit. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks zahlt der Senat noch einmal 180 Millionen Euro an Hochtief. Dafür muss der Baukonzern das neue Konzerthaus am Hafen schlüsselfertig übergeben und alle Risiken übernehmen. Statt ursprünglich 77 sollen die Elbphilharmonie eine halbe Milliarde Euro mehr kosten und erst 2017 fertig werden, 7 Jahre später als geplant. In der Eastside Gallery in Berlin-Friedrichshain fehlt seit dem Morgen ein Teilstück. Schon gestern waren die umstrittenen Bauarbeiten vorbereitet worden. Am frühen Morgen wurde mit Betonschneidern Teile der bemalten Mauer herausgetrennt. Miriam Keuter berichtet. Kurz nach 11 Uhr informierte die Polizei darüber, dass die Arbeiten an der Eastside Gallery sofort eingestellt werden. Rund 200 Protestler hatten sich demonstrativ vor das Mauerteilstück gestellt, wie ein menschlicher Schutzschild. Die Tiefbaufirma war nicht mehr in der Lage, weiterzumachen. Am frühen Morgen hatte sie mit dem Abriss begonnen, unter massivem Polizeischutz. Allerdings ist die Mauer so verankert, dass es mehr als 2 Versuche brauchte, um ein Mauersegment herauszureißen. Von den gut 20 Metern stehen noch 19. Wie es weitergeht, ist unklar. Nach der Misshandlung eines Taxifahrers in Südafrika sind die beschuldigten Polizeibeamten und der zuständige Kommandeur vom Dienst suspendiert worden. Videoaufnahmen eines Passanten hatten gezeigt, wie die Beamten den 27-jährigen Mosambikaner an einem Streifenwagen festgebunden und durch die Straßen geschleift hatten. Der Mann starb später an seinen Verletzungen. Steffen Wurzel berichtet. Eine polizeiinterne Ermittlungseinheit untersucht den Fall und ermittelt gegen die beteiligten Polizisten wegen Mordes. Südafrikas Staatspräsident Zuma hat die, so wörtlich, brutale Tötung des Mannes verurteilt. Der Getötete war ein Mann aus dem Nachbarland Mosambik. Er arbeitete in Südafrika als Taxifahrer. Wie es heißt, hatte der Mann sein Taxi auf der falschen Straßenseite geparkt. Als 2 Beamten ihn kontrollieren wollten, habe er einem der beiden die Waffe entrissen und sie bedroht. Anschließend hätten die Polizisten den Mann überwältigt und mitgenommen. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen aktuell in Berlin und Brandenburg um 4 Grad. Heute halten sich zunächst dichte Wolken. Zum Nachmittag lockern die dann auf und es gibt Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad. Am Samstag nach Nebel oder Hochnebel Auflockerungen, vor allem nach Westen hin auch Aufheiterungen und trocken bei Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A10 südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz zwischen dem Dreieck Potsdam und Michendorf gibt es eine Baustelle. Die linke Spur ist gesperrt. Stadtverkehr Potsdam aufgrund eines Polizeieinsatzes. Im Zusammenhang mit einem Staatsbesuch kommt es in der gesamten Innenstadt noch bis 15 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. B101 Mariendorf Richtung Trebin. Zwischen dem Anschluss Ludwigsfelde und Tyro gab es einen Unfall. Nur eine Spur ist frei. Ortskundige Autofahrer werden immer noch gebeten, das Gebiet zu umfahren. Stadtverkehr Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Die Mühlenstraße ist zwischen Ostbahnhof und O2 World gesperrt. Wegen der Umsetzung der Mauerteile. Es staut sich auf den umliegenden Straßen. Berlin-Karlshorst. Die Rummelsburger Landstraße ist in Höhe Blockdammweg in Richtung Wohlheide gesperrt. Der Grund ist ein Brand in einem Altreifenlager. Wenn Sie können, umfahren Sie das Gebiet. Die Sperrung, die dauert noch bis heute Nachmittag. Und Treptow-Straße am Treptower Park. An der Ecke zur Moosdorfstraße ist wegen eines Rohrbruchs die rechte Spur gesperrt. Blitzer haben wir auch. Die stehen auf der A12 Richtung Berlin, Höhe Parkplatz Briesenluch. A24 Richtung Hamburg im Dreieck Wittstock. Und A24 Richtung Berlin, kurz hinter Herzsprung. Blitzer und Verkehrsmeldungen, die nehmen wir weiterhin gern entgegen. Wir haben die Nummer 0331 70 99 888. Und Radio 1 wünscht gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Thomas Gottschalk. Wir gehen in die dritte Stunde. Wer hätte gedacht, dass ich das durchhalte? Aber nach einer Aufbauspritze während der Nachrichten geht es dem rüstigen Moderator wieder gut. Und er schlägt noch einmal zu. Man hat ja vielleicht schon diesen etwas pädagogischen Bogen gemerkt. In der letzten Stunde meine Radiolegende. Jetzt kommt der Radiolehrling. I've got this friend, the Civil Wars. I don't think you know him. He's not much for words. Heart away. Oh, I've got this friend. I love this romantic. All that he really wants is someone to want him back. Oh, oh, oh, oh. If the right one came, if the right one came along. Got this friend. So, ich habe mich damit schon ein bisschen bei der jüngeren Generation eingeschleimt. Dieses Album ist nicht mal ein Jahr alt, Civil Wars. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass jetzt eine junge Kollegin da ist. Das ist nämlich eine weitere Folge unserer beliebten Serie She-Mans trifft Demenz. Juliana. Juliane. Ach Gott, ich war so gut vorbereitet. Juliane. Es war ja so, dass doch die einen oder anderen gesagt haben, kann man ihnen dann auch ein bisschen Fragen stellen oder es sind Journalisten da, die sie gerne etwas fragen würden. Ich habe gesagt, na lasst mich in Ruhe mit diesen Profi-Befragern. Ich habe auch keine Lust mehr, mein Herz irgendwelchen Menschen auszuschütten. Radio ist ja komischerweise etwas, wo man wahnsinnig ehrlich ist. Ich habe im Radio, glaube ich, noch nie gelogen oder ganz selten. Und wenn mich einer was gefragt hat, habe ich meistens die Wahrheit gesagt. Aber im Wesentlichen geht es mir auch heute darum, Spaß zu machen, Musik zu spielen und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Genau, wir sollten diese Stunde jetzt so einfach miteinander und entspannt als Musik-DJs. Magst du Musik? Ich mag Musik, natürlich. Hast du was mitgekriegt, was ich gespielt habe bis jetzt? War dir das alles zu knarzig? Die Mischung war interessant. Ja, gut, okay. Die Mischung war interessant. Das geht ja gut los. Was hättest du zum Beispiel gespielt? Also wenn ich dir einen Wunsch hätte erfüllen sollen, was hätte ich mitbringen müssen? Also ich fand nicht alles schlecht. Wirklich das, was gerade lief. Jetzt steigert sie sich aber gewaltig. Das, was gerade lief, war sehr schön. Und nein, es ist doch auch mal ganz interessant, da so ein Ausflug in deine Musik-Highlights. Meine bunte Welt. Also sag mal, was hättest du jetzt hier aufgelegt, wenn du gedurft hättest? Du darfst ja. Wir sind ja inzwischen so, du hast ja alles in deiner Kiste drin. Also komm, jetzt machen wir nachher mal einen Titel für Juliane. Was für die jüngere Zielgruppe? Das geht jetzt... Das kam jetzt plötzlich, gell? Das kam jetzt sehr plötzlich, weil ich eigentlich immer sehr mag, was auf Radio 1 läuft tatsächlich. Ja gut, ich hab ja keine Ahnung, was hier läuft. Ich habe einfach meine Kiste mitgebracht und was bezahlt dafür? Ich werde nicht dafür bezahlt. Das wollte ich gerade sagen. Ja, ich mache das nämlich gratis hier. Ich glaube nicht, dass dann der Nachwuchs, aber das ist ja wahrscheinlich ohnehin Billiglohn. Sag mal, ich habe gerade in den Nachrichten wieder, wir fressen Schimmelpilzgift. Man kann ja wirklich keine Nachrichten mehr hören, ohne dass man wirklich sagt, lohnt sich's überhaupt noch? Ich meine... Hörst du denn noch Nachrichten? Naja, hier, jetzt habe ich ja mit dem jungen Kollegen mit den Tonschuhen, habe ich mir da schon mal was reingepfiffen, das Schimmelpilzgift und die Erbharmonie da. Die. Aber so generell, bei dir zu Hause, läuft da manchmal noch Radio nebenher? Oder? Ja, wobei dieses Nebenher-Radio, ich habe ja den Vorteil, dass ich da in Kalifornien, es gibt dieses XM-Radio, das ist digital, du hast 120 Sender, kostet 99, glaube ich, $9.90 im Monat und du hast Oldie-Sender, du hast aktuelle Sender, du hast jede Form von Radio ohne Werbung, ohne Moderation. Also das ist schon ein Musikteppich, da kannst du da also dein iPhone wegschmeißen. So, pass auf, also du fragst jetzt richtig hart, aber wir machen erstmal wieder ein bisschen Musik. Okay? Okay. Atme ein, überleg dir einen Titel, einen Wunschtitel machen wir für dich und jetzt machen wir wieder einen für mich. Das muss ja gerecht sein. Und ich wollte auch mal so zeigen, dass sich eigentlich zwischen der Musik von heute und von gestern nicht so viel getan hat. Wir spielen jetzt nacheinander mal. Green Day ist okay. Hä? Klar, da rocke ich jetzt gleich mit dir ab. Da ist Signal. Also Olaf, das ist ein aktueller Titel oder relativ aktueller Titel von Green Day. Also könnte auf einer Playlist sein. Und dann spiele ich, was das ist, 30 Jahre, 40 Jahre her, Far, Far Away von Slade, damit die Fans schon mal wissen, es ist kein großer Unterschied. Fangen wir mal schön mit Green Day an, dann kommt Juliane und dann kommt Slade. Oh Lord, oh Lord, won't you rain? Don't stop when the red lights flash. Oh, ride, free ride. Won't you say? Just can't. Hours and hours. won't you rain on me tonight? Alright, free ride. Won't you take So, Juliane, jetzt bist du dran. Thomas, ja, soll ich dich jetzt hart befragen? Ja, aber sei nett. Schade mir nicht mehr als nötig. Das tue ich schon selber. Nein, es wird gar nicht so hart. Ich habe im Grunde ja eigentlich mir überlegt, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, eine Stunde lang ein Praktikum bei dir zu absolvieren, dass du mir wie ein Zaubermeister deine Moderationstricks verraten sollst. Ah, willst du in die gleiche Ecke? Also erzähl mal, du kommst aus der Journalistenschule in München? Genau, ich komme aus der Journalistenschule. Und willst Radio machen? Ich habe während der Ausbildung, so kann es eben auch manchmal sein, nicht wie bei dir, dass man sofort merkt, man will zum Radio. Ich habe während der Ausbildung im Radioblog durch ganz viele tolle Dozenten, viele auch vom BR, einfach gemerkt, dass es das ist, was ich eigentlich machen will. Ja. Und dann wusste ich aber, wenn Radio, dann Radio 1 und bin deswegen hierher gekommen und mache jetzt hier ein dreimonatiges Praktikum. Und ist Radio so, wie du es vorgestellt hast? Ja, es ist so. Und es ist aber auch wiederum ganz anders. Und ich muss zu meiner Überraschung sagen, es ist immer noch so. Da habe ich also gedacht, komm, ich kenne eine völlig andere Welt. Ich war da allein in meine Kiste gesessen. Die Technikerin hatte sich abgemeldet. Ich hatte eine, die mir Trompete gespielt, während ich da gesendet habe. Um mir einen stillen Protest, Frau Siebenmorgen hieß die, um ihren Protest da zu tun, dass sie eigentlich ohnehin nicht gebraucht wird. Und du hast dir jetzt also Fragen, die jetzt zum Radio sind. Ich habe hier meine eigenen Fragen. Okay. Ich habe auch Hörerfragen mitgebracht, wenn du da gerne was geliefert bekommen möchtest. Ja, mach mal, du bist hier die Chefin jetzt. Weißt du, was mich zum Beispiel mal interessieren würde? Ich habe ja natürlich drüber nachgedacht, wie komme ich heute in die Sendung zu dir herein? Mache ich es eher so ein bisschen frech oder bist du dann gleich total angepisst oder bin ich eher devot? Mache ich gleich mit einem Gag irgendwas? Und habe dann gedacht, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn ich zu dir gesagt hätte, hallo Herr Gottschalk, willkommen bei mir im Studio. Und dann habe ich gedacht, nein, tu es lieber nicht. Siehst du, du hast schon viel zu viel gedacht. Du hast etwas, was ich leider nie getan habe. Manche machen mir das ja auch zum Vorwurf. Ich bin gestern umgezogen. Ich bin morgen 3 Stunden im Radio. Was mache ich da eigentlich? Keine Ahnung. Und als ich da im Auto gefahren bin, wollte ich mir das überlegen. Da habe ich mit dem Jungen, der mich da gefahren hat, über alles Mögliche geredet. Also sich den Kopf vorher zu zerbrechen, das ist ja auch das, was ich im Fernsehen nicht gemacht habe. Du kannst dir am Donnerstag bei Regen nicht überlegen, wie du am Samstag bei schönem Wetter die Sendung eröffnest. Das musst du vormachen. Und wenn du es kannst, also wenn du sagst, ich bin wortsicher, es macht mir Spaß, Radio zu machen, dann musst du dir nicht vorher irgendwie etwas zurechtlegen. Das ist, diese zurechtgelegten Gags funktionieren ganz, ganz selten. Du machst es genau richtig. Du hast offensichtlich alles, was du dir vorbereitet hast, weggeschmissen und sagst, jetzt stelle ich mich mal dahin und lass es einfach losgehen. Und das ist das Beste. Ja, aber hast du da nicht manchmal Angst vor dir selbst? Also ich habe manchmal Angst davor, dass ich dann Fäkalwörter benutze im Radio oder keine Turret, Ahnung. Turret, hast du da ein Problem? Nein, das ist nicht so. Du hast ohnehin, ich glaube, wenn du im Radio oder wenn du im Fernsehen bist, da ist eine gewisse Schere. Also selbst ich habe immer noch das Gefühl, oh, das läuft ja so nebenbei. Das könnte man jetzt sagen, darf man aber nicht sagen. Und das ist etwas, was einen, glaube ich, dann auch schon in Schutz nimmt. Also wenn du für diesen Job taugst, und das merkst du ja jetzt, dann musst du wissen, dass du jederzeit in der Lage bist, auf ein Rotlicht zu reagieren. Irgendwas ist immer. Und im schlimmsten Fall sagst du halt einfach die Uhrzeit an. Aber dieses Gefühl, sich in irgendeiner Form mit Zettelchen und knarzend auf sowas vorzubereiten, und dann merkst du auch, während du ihn bringst, der Gag, der dir noch am Nachmittag so toll erschien, der funktioniert am Abend überhaupt nicht mehr. Und oh, es, ja. Ist, ja. Und deswegen, also wenn du Radio machst, Radio ist für mich die letzte Möglichkeit, spontan zu sein, auf die Musik zu reagieren. Ich meine, leider habe ich inzwischen den Eindruck, dass also diese Morning Clowns, die also immer mit wahnsinnig guter Laune um 5.30 Uhr schon erzählen, was Mutti gestern Abend gekocht hat, und dann sind Hörer am Telefon, die über Dinge gefragt werden, die keine Sau was interessieren, dass ihnen der Gulasch missraten ist oder so. So what? Und im Notfall wird dann immer noch 3 Tickets für irgendeine Open-Air-Show rausgehauen. Also da ist mir Radio so ein bisschen automatisch geworden. Die Spinner, also sowas wie mich, dass du das damals vors Mikrofon gelassen hast, das hat natürlich auch eine Folge, dass du dann sicherer wirst, dass du dich was traust. Wenn du aber in so einem Korsett von vornherein drin bist, das führt zu nichts, befürchte ich. Aber sag mal, wenn das Korsett fehlt und man sehr spontan ist, dann können doch hin und wieder mal grenzwertige Situationen entstehen. Kannst du dich da an irgendwas erinnern, wo es mal richtig schief gegangen ist? Also ich hab zwischendurch natürlich, was habe ich für Mahnungen gekriegt? Ich habe hier von unserem Papst, weil er gerade zurückgetreten ist, damals war er Kardinal in München, hieß noch Ratzinger, heißt er jetzt auch wieder, und da gab es mal eine öffentliche Beschwerde beim BR, weil ich hatte die Fronleichnamsprozession in einer Verkehrsmeldung auf die Autobahn umgeleitet, und sowas ging nicht. Das konntest du damals noch alles machen. Also, aber ich habe einfach Maul aufgerissen, ich habe dummes Zeug erzählt, aber das war ja auch irgendwo Teil meines Jobs. Das ist es ja heute nicht mehr. Dieses, was ich vorher schon gesagt habe, dieses Political Correct, das ist nicht gut für Radiomoderatoren. So gesehen sind sie sich eben auch alle so ähnlich geworden. Dann sind sie in dem Raster von diesen Playlists drin, die überall die gleichen sind. Also sagen sie auch meistens das Gleiche. Ich wünschte mir, und ich habe also viel über Radio 1 gehört, die sind noch relativ weg von diesem Mainstream-Radio, was einfach jetzt als Format sich über ganz Deutschland ergießt. Ja, ich meine, die setzen die jetzt einfach mal eine Stunde eine Praktikantin hier ins Studio. Das ist doch auch eine Form von spontanem Radio machen. Also eben, abgesehen davon, dass sie gar nicht sitzt, dass man im Radio steht, ist aber auch was völlig Neues. Sag mal, apropos davon, wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik. Wir wollen uns nicht verlabern. Und was haben wir denn? Ja, jetzt bist du dran, oder? Ja, jetzt kommt ein Titel, den ich mir tatsächlich Oh, da reagiert der ruckzuck. Ja, genau, jetzt kommst du. Dann kommt meine Slate-Freunde. Slate-Fans, bitte bleibt dran. Merkt euch bitte den Green Day-Titel gerade, weil jetzt kommt Bobby. The Softpack heißt die alles, Band. Alles verraten. Und der Titel heißt Bobby Brown. Ja, das ist ein. Ja, sag ruhig. Das ist ein Stück, mit dem ich morgens immer aus dem Bett komme. Da bin ich mal gespannt. Above, Bobby Brown, The Softback, der Song, mit dem Juliane früh aufsteht. Ja. Also, ich würde im Bett bleiben bei dem Lied. Ja, das sind eben die Unterschiede zwischen uns. Erzähl, jetzt komm, hau rein. Jetzt eine kritische Frage. Du warst viel zu nett bis jetzt. Ich habe nicht viele kritische Fragen dabei, weil ich dachte, es wird eher ein unterhaltsamer Vormittag mit ja, uns beiden. Ja, aber hallo. Ja. Ja, aber nicht, dass ich hier wieder in die Altherrennummer gerate. Ich will dich heute komplett für mich ausnutzen als Moderationsguru. Also so läuft's, Thomas. Okay. Tut mir schrecklich leid. Ich habe mal einen Salsa-Kurs gemacht und in diesem Tanzkurs haben wir gelernt, wie man sich richtig vertanzt. Das bedeutet, wenn dir ein Fehler passiert, was machst du dann? Dann können die Frauen irgendwelche tollen Bewegungen machen, die Männer drehen sich einmal um sich selbst. Und ich habe mich gefragt, gibt's sowas auch beim Moderieren? Hast du irgendwas in der Tasche, was du mir mit auf den Weg geben kannst, wenn es mal ganz arg ist, wenn mal was ganz Schlimmes passiert, was geht dann immer? Es geht immer einfach, dich aus der Nummer auch wieder rauszulabern. Also es ist nicht so peinlich, als dass man es nicht irgendwie zu Ende bringt. Es ist das, was auch, glaube ich, dieser Radioinstinkt ist. Wenn du verkackt hast, wenn du dich einfach verlabert hast und merkst, also da komme ich jetzt nicht mehr raus. Nicht dieses, das ist live, das kann ja mal passieren, sondern irgendwie dieses Gefühl vermitteln, ja, da sitzt ein Mensch, dem hat dieser Satz jetzt einfach irgendwo, der findet kein Ende, was mir oft passiert. Ich fange Sätze an und bringe die nicht zu Ende, weil im Radio... Geht mir ganz genauso. Da hatte ich an der Journalistenschule immer totale Probleme. Da haben die dann schon Witze drüber gemacht, dass die mich irgendwann stoppen mussten. Dann bist du irgendwann der DJ, der seine Sätze nicht zu Ende bringt. Wenn du vernünftige Musik spielst, wenn du eine angenehme Stimme hast und ich höre dich jetzt im Kopfhörer, also das kann man machen. Nicht so schön wie unser Nachrichtenfreund, der hat eine wirklich gute Stimme. Ja, Wahnsinn. Ja, das muss ich auch sagen. Also übrigens, apropos gute Stimme, ich will nicht ablenken, den Clooney habe ich Donnerstag. Nee, Quatsch, diese Woche war es. Da denkst du wirklich, Herrgott, so eine Gemeinheit, der sieht blendend aus und hat eine so schöne Stimme, der könnte auch im Radio bestehen, der bräuchte sein Aussehen überhaupt nicht. Du hast ihn getroffen? Ja. Seit ich weiß, dass er hier in Potsdam irgendwo ein Büro hat, gehe ich in der Mittagspause immer spazieren, aber ich... Ja. Nee, da hat er so einen Preis gekriegt und da habe ich ihn gesehen. Ausgesprochen angenehm. Ich habe ja schon viele Pfeifen getroffen, die toll aussehen und die weltberühmt sind und hinterher denkst du, oh Mann, wenn die Leute das wissen. Aber in dem Fall, der hat es verdient. Und jetzt weißt du auch, wie man sich aus einer Situation irgendwie rausredet, indem man irgendwelche Geschichten erzählt. Keiner weiß, ob ich den Clooney wirklich getroffen habe, aber von einer guten Geschichte. Aber du hast doch gesagt, du lügst nicht im Radio. Ja, das stimmt, das habe ich gesagt, aber... Ja, da habe ich schon wieder gelogen. Wobei wir jetzt schnell... Jetzt kommt meine nächste Frage, okay, Thomas. Gut. Wenn man einfach keinen Gesprächsstoff mehr hat. Das muss man auch lernen. Das Zischen des Menschen, der die Zeit im Kopf hat. Ich konzentriere mich nur auf Herrn Gottschalk. Es tut mir schrecklich leid. Ja, ich kenne das. Pass auf, dann heb dir die Frage auf. Und wir machen jetzt... Machen wir meine Slate? Ja, okay, also pass auf, das ist der Titel, haben wir längst vergessen, also Green Day und Dingens und so, oh love, aber dieses Ding ist 30 Jahre älter und ist auch nicht so anders, oder? Far, Far Away, Naughty Holder und Slade. The sunset in the east. 5.30 Uhr. Werbung. Weißt du, Kerle, dass dir Seidenbacher Müsli gut tut, das ist dir jetzt klar. Weißt aber auch, dass du ein gescheites Öl für deinen Salat brauchst. Nicht raffiniert, neu. Nicht von irgendwo, neu. Nimm das vom Seidenbacher. Seitenbacher Öle. Öle von Seitenbacher. Der Buchtipp. Für Sie entdeckt. Von Dussmann das Kulturkaufhaus. Nick Caruana spürt Menschen auf. Manchmal lässt er sie auch verschwinden. Seine Jobs nimmt er nie persönlich. Der brutale Mord an der 16-jährigen Tochter eines Waffenhändlers ändert alles. Für Nick beginnt ein Horrortrip durch Londons Unterwelt. Kalter Schmerz von Hannah Jameson. Berlins größte Romanauswahl. Bei Dussmann das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. Montags bis freitags 9 bis 24 Uhr. Samstags bis 23.30 Uhr. Er hat den Dancefloor vom Hartenohr Rummel zum Kochen gebracht. Sein Gig bei der Finsterwalder Gemeinderatsparty ist legendär. Jetzt endlich ist der Superstar aus der Uckermark, Sigi Keule Paschulke, mit seinen Twixies auf großer Hauptstadttour. Jetzt aber schnell weg. Mit Lufthansa. 49 Ziele ab 49 Euro. One way. Nur ab Berlin. Nonstop. Zum Beispiel Malaga, Genf oder Moskau. Einfach buchen unter lufthansa.com. Nonstop you. Lufthansa. Papa, wann fängt endlich das Frühjahr an? Na, wenn Mama und Papa zum Turm Baumarkt fahren. Frühjahr bei Turm. Ihr Baumarkt voller Ideen für Garten, Balkon und Terrasse. Zum Beispiel Fiskars Spaten- und Spatengabel ergonomisch geformt. Statt 29,95 UVP jeweils nur 16,99. Bis 9.3. in teilnehmenden Märkten, solange der Vorrat reicht. Turm, der Baumarkt. Radio 1. Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Michael Mellinger. Der Bundesrat fordert die Einführung eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohnes in Deutschland. Mit ihrer neuen Oppositionsmehrheit stimmte die Länderkammer für den Gesetzentwurf, der einen Stundenlohn von mindestens 8,50 Euro vorsieht. Unterstützt wurde die Initiative von SPD, den Grünen und Brandenburg vom schwarz-rot regierten Saarland. In Niedersachsen sind 3.500 Höfe mit verseuchtem Futtermittel beliefert worden. Auch Betriebe in Nordrhein-Westfalen seien betroffen. Der Futtermais mit krebserregendem Schimmelpilz stamme aus Serbien, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover mit. Eine Gefahr für Verbraucher sei unwahrscheinlich, hieß es weiter. Die Proteste an der Berliner Eastside Gallery haben zu einem Baustopp geführt. Das war zuvor unter anderem von CDU-Fraktionschef Graf gefordert worden. Er sprach sich für ein Moratorium aus, um Zeit zu gewinnen. Die Eastside Gallery sei ein weltbekanntes Mahnmal zur Erinnerung an die Verbrechen der SED-Diktatur. Auf dem Grundstück will ein Investor ein Apartment-Hochhaus und einen Wohnriegel bauen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Spielhallengesetz der Stadt bestätigt. Es verstoße nicht gegen die Verfassung, da es um Erwägungen des Gemeinwohls gehe, urteilten die Richter. Gegen das erste entsprechende Gesetz eines Bundeslandes hatten mehrere Betreiber von Spielhallen geklagt. Die Brandenburger Landtagsabgeordneten sollen noch in diesem Jahr den Schlossneubau in Potsdam beziehen können. Nach einem Probebetrieb ab September sollen sie von Dezember an ihre Arbeit aufnehmen, berichten die Potsdamer Neueste Nachrichten. Die Landtagsverwaltung wollte die Meldung nicht kommentieren. Die Bauverwaltung war zuletzt davon ausgegangen, dass der neue Landtag in einem Jahr fertiggestellt ist. Das waren die Radio 1 Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Anja Bothe. Radio 1. Wetter. Die Temperaturen aktuell in Berlin und Brandenburg um 4 Grad. Heute halten sich dichte Wolken. Zum Nachmittag lockern die Wolken auf und es gibt sogar Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 3 und 6 Grad. Morgen nach Nebel oder Hochnebel Auflockerung, vor allem nach Westen hin auch Aufheiterung. Und trocken bei Höchstwerten zwischen 4 und 7 Grad. Verkehr. Auf Radio 1 A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ortrand und dem Übergang Landesgrenze besteht Gefahr durch einen defekten LKW. Der Standstreifen ist blockiert. Stadtverkehr Potsdam. Aufgrund eines Polizeieinsatzes im Zusammenhang mit dem Staatsbesuch kommt es im Innenstadtbereich noch bis 15 Uhr zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen. B101 Mariendorf Richtung Trebin zwischen dem Anschluss Ludwigsfelde und Tyro gab es einen Unfall. Jetzt ist eine Spur wieder frei. Trotzdem staut es sich hier noch. Stadt Stadtverkehr Berlin-Friedrichshain Mitte, die Mühlenstraße, ist zwischen Warschauer Straße und Straße der Pariser Kommunen in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund ist ein Polizeieinsatz. Es staut sich auf den umliegenden Straßen. Und Berlin-Karlshorst, die Rummelsburger Landstraße, ist in Höhe Blockdammweg gesperrt. Der Grund ist ein Brand in einem Altreifenlager. Wenn Sie können, umfahren Sie das Gebiet. Die Sperrung dauert nämlich noch bis heute Nachmittag. Und Blitzer gibt es auf der A2 Richtung Berlin, kurz vor Lenin. A12 Richtung Berlin, Höhe Parkplatz Priesenluch. Und A24 Richtung Hamburg im Dreieck Wittstock. Ihre Blitzer- und Verkehrsmeldung gern weiterhin unter 0331 70 99 888. Wir wünschen gute Fahrt. Radio 1. Die Rückkehr der Radiolegenden mit Thomas Gottschalk. Die letzte halbe Stunde. Anja, das finde ich jetzt nett. Das ist kollegial, weil der News-Kollege, der liest seine Nachrichten und haut sofort ab. So ein schöner Verkehr, so interessante Blitzer und interessiert ihn nicht. Interessiert ihn nicht. Ja, Turnschuhträger halt. Ja, aber selbstverständlich. Okay, wir machen weiter. Die letzte halbe Stunde. Ah, back home. Golden Earring aus Holland. Home. Und Heimspiel für dich, Juliane. Ja, jetzt geht's los. Ich habe dir ja vorhin die Frage gestellt, was du tust, wenn du keinen Gesprächsstoff mehr hast. Das hast du mir dann gleich bewiesen. Es wurde einfach ein Lied gespielt. Deswegen würde ich sagen, die Frage ist jetzt beantwortet. Ich habe aber noch eine andere Frage. Wie gehst du eigentlich mit Kritik um? Also es wird ja doch durch das Internet auch immer stärker so, dass Leute da pöbeln, dass die vielleicht auch in einer anderen Art und Weise auf dich reagieren, als das früher per Leserbrief. Also beschimpft wurdest du eigentlich schon immer in dem Job, weil du kannst es nie allen richtig machen. Und es ist immer unterschiedlich. Ich mag keine professionelle Kritik. Also Menschen, die sich hinsetzen von Berufswegen, um irgendetwas zu kritisieren, weil sie dafür nun bezahlt werden von irgendeiner Zeitung. Wenn du allerdings vom Kunden kritisiert wirst, Radio, Fernsehen, funktioniert nur dadurch, dass du etwas machst, von dem du glaubst, dass andere es wollen. Wenn du dich dabei verkalkulierst, wenn du den Mut hast, dich hier ins Radio zu stellen und dann letzten Endes die Leute langweilst oder nervst, dann hast du was falsch gemacht und das musst du dir auch sagen lassen. Also sag's mir. Gut, ich habe nämlich eine E-Mail mitgebracht, die eine Hörer an uns geschickt hat. Schon vor der Sendung oder? Ja, vor der Sendung. Also, und jetzt natürlich währenddessen kommen aber auch immer wieder Kommentare auf Facebook und auf Twitter. Es sind auch viele positive Sachen dabei, aber du kennst es sicherlich. Meistens schreiben die Leute dann doch, wenn sie es nicht so gut finden. Und der Hörer Dirk schreibt hier über dich. Thomas, du musst jetzt sehr stark sein. Jemand, der sich dermaßen öffentlich prostituiert hat wie er, da fehlt mir leider jegliches Verständnis. Nachdem er seine Wetten, das Show gegeben hatte, tingelte er zu Dieter Bohlen. Noch tiefer geht es ja kaum. Nunmehr soll mit aller Mühe für den Mann, der wahrscheinlich ohne Öffentlichkeit nicht sein kann, ein neues Konzept gefunden werden. Haben wir doch gefunden. Ich mache Radio. Ich habe natürlich, das ist in der Tat ein Problem mit Wetten, dass mich bei den Leuten so festgelegt, dass die große Probleme haben, mich irgendwo anders überhaupt noch sehen zu wollen. Und ich muss auch nicht. Das ist für mich sowas von klar. Das ist etwas, was ich zurückweise, dass ich eine gewisse krankhafte Auftrittssucht habe, dass ich quasi anfange zu moderieren, wenn ich einen Kühlschrank aufmache, bloß weil es Licht angeht. Mhm. Also so weit ist es noch nicht mit mir. Und diese Geschichte mit dem Dieter, ich habe mir das gut überlegt. Also ich habe einfach auch mal das aktuelle Fernsehen, das neue Fernsehen. Ich bin überzeugt davon und dazu stehe ich nach wie vor, dass sich dieses Samstagabend Lagerfeuerfernsehen erledigt hat. Und ich wollte mal wissen, wie dieses in Anführungszeichen neue Formatfernsehen, das Reality-Fernsehen, das Casting-Fernsehen, wie das funktioniert. Ich habe mich da nicht optimal verhalten, muss ich sagen, weil ich einerseits vor diesem Format so ein bisschen immer zusammengezuckt bin, andererseits gesagt habe, gut, das ist ein Erfolgsformat. Ist das das, was die Leute jetzt wollen? Für mich war das ein interessanter Betriebsausflug, den ich nicht bereue, aber er ist auch einmalig geblieben. Aber wie ist das denn überhaupt? Das habe ich mich auch gefragt. Wie sieht denn dein Alltag aus? Also ich meine, du bist jetzt permanent einen gewissen Adrenalinspiegel gewöhnt. Du bist... Nee. Naja, aber man ist doch schon permanent mit Leuten... Ich habe 7-mal im Jahr Wetten, das gemacht und habe ansonsten die Mülleimer zu Hause rausgetragen, habe mich über meine Kinder genauso geärgert wie andere Väter, habe meine Ehe 40 Jahre gepflegt. Ich habe die Pickel und die Sorgen und die Nöte, die jeder normale Mensch auch hat. Ich habe keine Entourage, ich habe keinen Leibwächter, ich habe nichts, was in diese Kategorie des Daseins gehört. Ich lebe mein Leben und das ist ja auch ganz wichtig. Du kannst dich doch nicht ins Fernsehen stellen und so tun, als wüsstest du noch, was läuft, wenn du es in Wirklichkeit nicht mehr weißt. Und was machst du dann so? Also hast du irgendwelche Hobbys? Gehst du dann golfen? Naja, die Leute, aber was machst du den ganzen Tag? Also gestern bin ich umgezogen und bin wie ein Gestörter zwischen Telekom, der Typ, der musste das anschließen und dann hab ich den Maler gehabt, der irgendwelche Maldinger an die Wand da gemalt hat, irgendwelche Muster und bin Trepp rauf und Trepp runter und habe nicht mehr gewusst, welcher Schlüssel zu welcher Wohnung gehört. Also ich habe den gleichen Stress, den andere Leute auch haben und zwischendurch habe ich das Glück, mit Jungfrauen im Radio aufzutreten. Also und ansonsten bin ich auch schon rentenberechtigt. Also insofern, also ich könnte ja auch gar nichts machen. Hm. Mache ich auch wieder. Nur habe ich noch 45 Minuten. Ich habe übrigens in den Nachrichten gehört, Mindestlohn 8,50 Euro. Ich bitte 25,50 Euro bereitzuhalten. Also gratis ist ja okay, aber ein bisschen was, oder? Verfressen wir dann. Okay, sehr gerne, natürlich. Ja, kommt mir nicht weit mit 25 Euro, aber... Hier gibt es einen netten Bäcker, seit ich hier bei Radio 1 arbeite und immer bei diesem Bäcker bin, da gibt es auch noch kostenlos Kekse, die man sich mitnehmen kann, das ist ganz furchtbar. Abschlussfrage? Ich glaube, oder? Der atmet schon wieder tief hier da. Nein. Also komm. Aber dann möchte ich jetzt eigentlich noch ganz gern, Thomas, dass du weißt ja, zum Praktikum gehört ein Praktikumszeugnis. Mhm. Und da möchte ich jetzt schon ganz gerne auch, dass du mir ein Praktikumszeugnis... Schriftlich? Ja, natürlich. Natürlich. Du hast schon geschrieben und ich unterschreibe es einfach nur. Aber ich habe gedacht, es muss ja alles sehr schnell gehen, du hast wenig Zeit, deswegen habe ich schon bestimmte Sachen vorformuliert. Na prima. Und du musst mir einfach nur mitteilen, was ich ankreuzen soll. Also, Praktikumszeugnis von Thomas Gottschalk, das bist du, für Juliane Schiemens, das bin ich. Frau Schiemens war als Praktikantin A. stets bemüht, B. der Hammer, C. wer ist Frau Schiemens? Nein, ich würde, ist auf einem guten Weg, die vierte Lösung. Okay. Juliane ist auf einem guten Weg. Sie hat vieles richtig gemacht, fast nichts falsch und ist blond und hat Locken. Insofern ist sie mir von herein sympathisch. Okay, ich notiere kurz, blond, Locken. Ja, komm, jetzt mach mich wieder hier zum Brüderle. Also nein. So, hast du den Eindruck, das muss ich jetzt wieder mal fragen, weil mein Zeugnis hieß ja immer, der Gottschalk ist einer, der nur Weiber antatscht und nur rumnervt und alle ans Knie fasst, ohne dass die sich wehren können. Was? Das habe ich noch nie gehört. Eben, doch. Das, okay, jetzt kommt einer und sagt Schluss. Also, bevor wir besprechen das in Ruhe weiter, wir verabschieden uns, wie sie sich für diese Anstalt gehört, musikalisch, richtig? Haben wir noch mal einen Black Betty Ram Jam, oder? Ja, hauen wir noch mal rein. Das war's dann auch. Die Legende ist zurück, beziehungsweise lehnt sich zurück. Und vielleicht machen wir mal wieder Reloaded. Oder kommt die Absage noch? Nee, das war sie jetzt. Okay, gut, Schluss. Juliane, wir gehen zum Bäcker, holen uns die Gratissemmel. Ich krieg meine 25,50 Euro. Und das war's. Herzlichen Dank bei Radio 1. Ihr seid mich wieder los. Ab jetzt ist das Programm wieder normal und auf einem hohen Niveau, wie ihr es zu Recht gewohnt seid. Ram Jam, Black Betty. Servus. Had a Radio 1. Der Tipp von Axinia Salnik. Arbeiten von Morten Andersen in der Liebkranz-Galerie. Er hat sich mit Graffitis in die angesagten Galerien gesprüht. Auf der Straße ging's los, aber schon bald fixierte Morten Andersen seine Sprühlacke lieber auf Leinwänden. Knallbunte, abstrakte Arbeiten aus geometrischen Formen, verschachtelt. Als würde man in einen Diamanten schauen, der sich an seinen Rändern endlos auszudehnen scheint. Raffinierte Baupläne. Längst lebt der Däne in Berlin und hier sind die Arbeiten von Morten Andersen ab heute und noch bis zum 13. April in der Galerie Liebkranz zu sehen. Auguststraße 62 in Mitte. 18 Uhr beginnt die Vernissage und der Eintritt ist frei. Werbung. Neues von Bauhaus. Italien. In Val di Fiemme findet momentan die zweite Woche der nordischen Ski-WM statt. Zeitgleich macht sich in Deutschland der Frühling warm. Mit Pflanzen in tagesfrischer Gärtnerqualität von Piardino, der exklusiven Pflanzenmarke von Bauhaus. Als Favorit gelten die hochmotivierten Buchskugeln für nur 11 Euro. Wir drücken allen Beteiligten die grünen Daumen. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Deutscher Preisverleih, was kann ich für Sie tun? Ich möchte meiner Frau einen Preis verleihen. Was haben Sie denn da so? Also wir haben Liebhaberpreise, jede Menge Trostpreise, den kleinen Fernsehpreis in groß, den ersten Preis in Silber. Achtung, die Preisrevolution geht in die letzte Woche. Ihre letzte Chance für bis zu ein Drittel Preisvorteil beim Möbel- und Küchenkauf. Zum Beispiel sparen Sie 1.000 Euro, schon ab 3.000 Euro Einkaufswert. Außerdem 100 Euro geschenkt beim Möbelkauf ab 500 Euro. Aber nur noch diese Woche und nur bei Möbel Höffner. Lieber zu Höffner als zu teuer. Nur noch wenige Tage und nur bei Apollo Optik. Alle Brillenfassungen bis 99,90 gratis. Ab 100 Euro 20% Rabatt. Gültig beim Kauf einer Brille in Sehstärke bis 6. März. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Apollo Optik. 800 Mal in Deutschland. Sonntagsöffnung von 12 bis 18, Verkauf ab 13 Uhr in allen drei Berliner Häusern mit Eröffnung der Gartenmöbelzelte in Marzahn und Waltersdorf. Für die ersten 500 Kunden gibt's einen Frühjahrtopf gratis. Also bei Höffner, da kriege ich jetzt schon Frühlingsgefühle. Außerdem Sonntag in Waltersdorf, Achim Menzel sowie Samstag und Sonntag in Marzahn, die Hamburger Marktschreier. Hey. Hallo, schon gewusst? Bei Penny geht das Wochenende schon am Freitag los. Framstag bei Penny. Da können Sie den ganzen Freitag und Samstag sparen. Diesen Framstag. Jeweils 314 Milliliter Rotkohl oder Sauerkraut von Hengstenberg. Nur 49 Cent. Oder Jardinelle Champignons in Scheiben. Nur 69 Cent. Das sind ja richtige Angebot-Champions. Framstag. Jeden Freitag und Samstag. Erstmal zu Penny. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen. Wir sind hier alle noch ganz durcheinander wegen Thomas Gottschalk, der noch draußen vor der Tür steht. Vor allem ich hier trotzdem schon mal die Schlagzeilen für die 1 Uhr Nachrichten. Bundesrat stimmt für flächendeckenden Mindestlohn. Baustopp an der Eastside Gallery. Das Wetter. Nachmittagsauflockerungen im Norden auch heiter bei 3 bis 6 Grad. Wie gewohnt gleich die Nachrichten nach einem Song und der kommt von Apparat, A Violent Sky. Radio 1.